Als die Kirche Gott verriet, von Michael Bagent und Richard Lee. Es liest Lutz Riedel. Einleitung. Als das 15. Jahrhundert dem 16. wich, kam Jesus zurück. Er erschien in den Straßen von Sevilla. Keine himmlischen Chöre sangen, es gab kein übernatürliches Schauspiel. Und doch fühlten sich die Passanten unwiderstehlich zu ihm hingezogen und folgten ihm. Mit einem Lächeln unendlichen Mitgefühls segnete er sie. Und ein alter blinder Mann gewann auf wundersame Weise sein Augenlicht zurück. Die Menschen küssten den Boden vor seinen Füßen, Kinder streuten Blumen vor ihm und lobpreisten ihn. Die Mitglieder einer Trauergemeinde stiegen schluchzend die Treppe zur Kathedrale hinauf. Sie trugen einen kleinen offenen Sarg. Darin lag ein 7-jähriges Kind. Die verzweifelte Mutter flehte den Ankömmling an, dem toten Mädchen das Leben wieder zu schenken. Ruhig gebot Jesus: „Stehe auf, Mädchen." Und sogleich setzte sich das Kind auf und lächelte verwundert. Zeuge dieses Wunders wurde der Kardinal der Stadt und Großinquisitor, ein fast 90-jähriger Greis. Er verbreitete einen solchen Schrecken, dass niemand einzuschreiten wagte, als Jesus auf Geheiß des alten Prälaten festgenommen wurde. So beginnt Fjodor Dostojewskis Geschichte vom Großinquisitor, eine Erzählung, die in das berühmte Werk »Die Brüder Karamasow« eingebettet ist. Die eigentliche Aussage der Parabel steckt in dem, was auf dieses dramatische Vorspiel folgt. Der Leser erwartet natürlich, dass dem Großinquisitor ein gehöriger Schrecken in die Glieder fährt, sobald er herausfindet, wen er da festgesetzt hat. Aber dem ist keineswegs so. Als der Großinquisitor Jesus in seiner Zelle besucht, wird klar, dass er um die Identität seines Gefangenen weiß. Aber dieses Wissen hält ihn nicht zurück. In seinem philosophischen und theologischen Monolog, der nun folgt, beharrt der Alte stur auf seinem Standpunkt. In der Heiligen Schrift ist von den Versuchungen die Rede, mit denen der Teufel an Jesus herantritt, von den Verlockungen der Macht, der säkulären oder zeitlich begrenzten Weltherrschaft. Jetzt wird er mit genau denselben Versuchungen konfrontiert. Als er standhaft bleibt, verurteilt ihn der Großinquisitor zum Tode auf dem Scheiterhaufen. Die einzige Antwort Jesu ist ein Kuss. Er vergibt dem Alten. Dieser erschaudert und öffnet die Zellentür. »Geh und komm nie wieder«, befiehlt er. Der Häftling verschwindet und wird nie mehr gesehen. Der Großinquisitor jedoch fährt fort, seine Schreckensherrschaft auszubauen und andere Opfer den Flammen zu überantworten. Wie aus dieser stark vereinfachenden Zusammenfassung ersichtlich wird, ist Dostojewskis Großinquisitor kein Dummkopf. Er weiß genau, was er tut. Er spürt die Last der Verantwortung, die Pflicht, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, den Status der Kirche zu wahren, die im Namen jenes Mannes gegründet wurde, den zum Tode zu verurteilen er gerade gewillt war. Er weiß, dass die Kirche mit den Lehren Jesu unvereinbar ist. Er weiß, dass die Kirche sich verselbstständigt hat, dass sie inzwischen ein Imperium besitzt. Er ist sich bewusst, dass man ihm die Rolle des Wächters und Vollstreckers dieses Reiches anvertraut hat. Er weiß, dass er sich durch seine Taten zweifellos ewige Verdammnis einhandelt. Kurz, er opfert seine Seele. Er zwingt sich zum Bösen. Denn er weiß, indem er als Repräsentant einer weltlichen Macht auftritt und Jesus mit solcher Macht zu verführen sucht, übernimmt er die Rolle des Teufels. Seit der Veröffentlichung der Brüder Karamasow ist Dostojewskis Großinquisitor unserem kollektiven Bewusstsein als Verkörperung der Inquisition eingebrannt. Es mag sein, dass wir Verständnis aufbringen für das Dilemma, in dem der Prälat leidet. Wir können auch seinen Realitätssinn anerkennen und das zynische Weltbild dahinter, die Weisheit, mit der er die Mechanismen der Macht durchschaut. Aber wir können uns der Einsicht nicht verschließen, dass er nach jedem moralischen Standard im Kern böse ist und dass die Einrichtung, die er vertritt, für ihre monströse Scheinheiligkeit zu verurteilen ist. Inwieweit jedoch spiegelt die Gestalt aus Dostojewskis Parabel die tatsächliche historische Institution wider? Heutzutage denken die meisten, wenn sie das Wort Inquisition hören, an die spanische Inquisition. Aber sie war eine ganz spezifische Erscheinung, für die mindestens ebenso sehr die Krone wie die Kirche verantwortlich war. Im Gegensatz dazu war die päpstliche oder römische Inquisition nie irgendeinem weltlichen Herrscher verpflichtet. Über das, was sie tat, war sie einzig und allein der Kirche Rechenschaft schuldig. Sie wurde im frühen 13. Jahrhundert geschaffen, etwa 250 Jahre früher als die spanische Inquisition. Auch hat sie ihre iberischen Schwestern überlebt. Während diese zu Beginn des 19. Jahrhunderts abgeschafft wurde, bestand die römische Inquisition fort. Sie existiert sogar noch heute und arbeitet fleißig weiter. Sie tut es jedoch unter neuem Namen, unter dem Titel »Kongregation für die Glaubenslehre«, spielt sie im Leben von Abermillionen Katholiken eine herausragende Rolle. Es wäre jedoch falsch, die Inquisition mit der Kirche an sich gleichzusetzen. So wichtig die Inquisition im Katholizismus auch war und noch immer ist, sie bleibt doch nur ein Aspekt der Kirche. Dieses Hörbuch behandelt die Inquisition in all ihren Erscheinungsformen, in der Vergangenheit wie in der Gegenwart. Wenn sie dabei in ein fragwürdiges Licht getaucht wird, muss dieses Licht nicht notwendig auch die Kirche als Ganzes treffen. Die Inquisition wurde von einer brutalen, gefühllosen und unwissenden Welt geschaffen. Es kann daher nicht überraschen, dass sie selbst brutal, gefühllos und unwissend war. Darin unterschied sie sich nicht von vielen anderen Institutionen jener Zeit. Ebenso wie diese anderen Einrichtungen ist sie Bestandteil unseres geschichtlichen Erbes. Wir müssen uns also mit ihr auseinandersetzen, sie als Teil unserer Herkunft anerkennen und zu begreifen versuchen. Einfach unsere Hände in Unschuld zu waschen, hieße, einen Aspekt unserer selbst, ein Element der Entwicklungsgeschichte unserer Zivilisation, zu leugnen. Es wäre im Endeffekt eine Form der Selbstverstümmelung. Die Inquisition, bisweilen zynisch und korrupt, mitunter fanatisch bis zur Besessenheit von ihren vermeintlich ehrenwerten Absichten überzeugt, mag tatsächlich so brutal gewesen sein wie das Zeitalter, aus dem sie hervorging. Es sei jedoch nochmals davor gewarnt, die Inquisition mit der Kirche gleichzusetzen. Selbst in den Phasen ihrer schlimmsten Raserei war die Inquisition einem ständigen Wettbewerb mit anderen Teilen der Kirche ausgesetzt, die ein menschlicheres Antlitz trugen, mit den Aufgeklärteren unter den Mönchsorden, wie den Franziskanern, mit Tausenden von Klerikern, die sich aufrichtig bemühten, die Tugenden zu pflegen, die traditionell mit dem Christentum verbunden werden. Auch sollte man die schöpferischen Kräfte nicht vergessen, welche die Kirche in der Kunst freigesetzt und gefördert hat, Kräfte, die ein Gegengewicht zu den Scheiterhaufen und Folterkammern der Inquisition darstellen. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts nahm die Kirche gezwungenermaßen Abschied von den letzten Resten ihrer säkulären politischen Macht. Zum Ausgleich für diesen Verlust versuchte sie, ihre Schäfchen spirituell und psychologisch noch fester in den Griff zu bekommen. Infolgedessen wurde die Rolle des Papsttums immer stärker betont und die Inquisition wurde mehr und mehr zum Sprachrohr des Papstes. Genau diese Funktion übt die Inquisition, umgetauft in Kongregation für die Glaubenslehre, noch heute aus. Doch selbst jetzt gelingt es ihr nicht immer, ihre Auffassung von der Welt durchzusetzen. Im Gegenteil, sie gerät zunehmend unter Druck, weil sich Katholiken in aller Welt die Courage aneignen, die Autorität ihrer unflexiblen Verkündungen in Frage zu stellen. Es gab sicher Inquisitoren, auf die Dostojewskis Charakterstudie zutrifft, und man kann durchaus den Standpunkt vertreten, dass es solche Exemplare auch heute noch gibt. Ihre Existenz muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass die gesamte christliche Doktrin zu verdammen ist. Was die Inquisition angeht, so wird der Hörer am Ende dieses Werkes womöglich zu dem Schluss gelangen, dass diese Einrichtung sowohl besser als auch schlechter war als das Bild, das Dostojewski von ihr gezeichnet hat. 1. Mit Feuereifer für den Glauben. Am 27. September 1095 wurde für Christen ein neuer Weg ins Reich Gottes eingeweiht. Papst Urban II. Rief öffentlich zu einem Kreuzzug auf. In einem solchen Krieg konnte man sich, so versprach der Pontifex, die Gnade Gottes und einen Sitzplatz nahe seinem Thron ergattern, indem man tötete. Natürlich scherte der Papst nicht alles über einen Kamm. Er ermahnte die Christen, von ihrer verwerflichen, wenngleich lang geübten Gepflogenheit Abstand zu nehmen, sich gegenseitig umzubringen. Er drängte sie, ihre Mordlust stattdessen auf die islamischen Ungläubigen zu lenken und Jerusalem sowie die Grabstätte Christi für die Christenheit zurückzuerobern. Der gute Christ erhielt jedoch nicht nur die Lizenz zum Töten. Er konnte auch damit rechnen, für die gesamte Zeitspanne, die er aufgrund seiner Missetaten im Fegefeuer hätte schmoren müssen, begnadigt zu werden, sowie alle Bußen, die ihm für seine restliche Zeit auf Erden auferlegt worden wären, erlassen zu bekommen. Sollte er in Ausübung seiner heiligen Pflicht sterben, so versprach man ihm, erhalte er automatisch die Absolution für alle seine Sünden. Sollte er überleben, so sei er vor jedweder weltlichen Strafe für alle Sünden geschützt, die er womöglich begehen würde. Sollte er einer Straftat für schuldig befunden werden, so würde lediglich sein rotes Kreuz, das Emblem der Kreuzfahrer, entfernt oder konfisziert, und dann würde er mit derselben Milde bestraft werden wie die Geistlichen. In den folgenden Jahren wurden diese Vorteile einer noch größeren Schar zugänglich gemacht. Man musste nicht einmal mehr selbst an einem Kreuzzug teilnehmen. Es reichte völlig, wenn man Geld dafür spendete. Ganz abgesehen von dem spirituellen und moralischen Gewinn kam der Kreuzfahrer in den Genuss etlicher diesseitiger Vergünstigungen. In den von ihm eroberten Territorien konnte er plündern, so viel er wollte, und sich zum weltlichen Herrscher aufschwingen mit allem, was dazu gehörte: Hof, Harem und ausgedehnten Ländereien. Solcher Art waren die Belohnungen, die jedem zustanden, der sich für einen Kreuzzug meldete. Der erste endete im Jahr 1099 mit der Gründung des Königreiches Jerusalem. Der historische Präzedenzfall dessen, was Jahrhunderte später als westlicher Imperialismus und Kolonialismus bekannt werden sollte. Insgesamt zog man 7-mal gen Osten. In den Pausen zwischen diesen großen Kampagnen wechselten sich Phasen, die von Scharmützeln zwischen Christen und Muslimen geprägt waren, mit relativ ruhigen Waffenstillstandsperioden ab, in denen der Handel blühte und Ideen ausgetauscht wurden. Doch 1187 wurde die Stadt Jerusalem von den Sarazenen zurückerobert und im Mai 1291 fiel mit Akkon die letzte noch verbliebene Feste. Wie die meisten Geschäfte, die eine hohe Rendite versprechen, erwiesen sich auch die Kreuzzüge für einige wenige als Segen und für die Mehrheit als Reinfall. Eine schwindelerregend hohe Anzahl von Menschen starb, oft nach grausamen Torturen und in bitterster Not. Aber es gab auch Nutznießer, die Grundbesitz, Titel, Kriegsbeute und weitere materielle Reichtümer einstrichen, und diese dienten anderen als Anreiz. Und wenn man sonst nichts gewann, so zumindest Kriegserfahrung. Und wenn das Heilige Land einem Mann diese Fähigkeiten nicht angemessen entlohnen konnte, so hatte er immer noch die Möglichkeit, nach Europa zurückzukehren und seine Qualitäten dort gewinnbringend unter Beweis zu stellen. Im Jahr 1208, als die Kreuzzüge ins Heilige Land noch lange nicht beendet waren, rief Papst Innozenz III. Einen neuen Kreuzzug aus. Diesmal wollte man gegen die Anhänger einer Häresie im Süden Frankreichs zu Felde ziehen. Diese Heretiker wurden manchmal als Katharer bezeichnet, was so viel heißt wie die Reinen oder die Unschuldigen. Von anderen wurden sie Albigenser genannt, eine Bezeichnung, die von der südfranzösischen Stadt Albi, einer frühen Hochburg ihrer Aktivitäten, abgeleitet war. Die Katharer gehören zu den beklagenswertesten Opfern der Geschichte. Sie waren die Zielscheibe eines organisierten und systematischen Genozids. Obwohl man sie im weiteren Sinne als Christen bezeichnen kann, waren die Katharer erbitterte Gegner der römisch-katholischen Kirche. Genau wie später die protestantischen Konfessionen sahen sie in Rom die Verkörperung des Teufels, die biblische Hure Babylons. Und es gab sogar Gemeinsamkeiten zwischen den Katharern und dem Hinduismus sowie dem Buddhismus. Beispielsweise glaubten die Katharer an die Wiedergeburt. Man muss jedoch darauf hinweisen, dass die Katharer, denen in letzter Zeit so viel Sympathie entgegengebracht wird, einer Reihe von Glaubenssätzen anhingen, die vermutlich nur wenige moderne westliche Menschen nacheifernswert nennen würden. Viele würden sie wohl eher als krankhaft einstufen. Im Kern waren die Katharer Dualisten. Sie betrachteten die gesamte materielle Schöpfung als grundschlecht, als Hervorbringung einer niedrigen, minderwertigen Gottheit. Alles Fleisch, aller Stoff, alle Körper waren konsequent abzulehnen und sollten zugunsten einer rein spirituellen Wirklichkeit überwunden werden. Denn nur im Reich des Geistes war die wahre Göttlichkeit zu finden. Insoweit stellten die Katharer nur den jüngsten Auswuchs einer Tradition dar, die schon lange in den Randzonen des Christentums existierte. Sie hatten viel mit den heretischen Bogomilen des Balkan gemein, auch vom Manichäismus, einer Religion, die der persische Prophet Mani im 3. Jahrhundert gestiftet hatte, fand sich manches bei den Katharern wieder. Und schließlich hatten sie viele Elemente des gnostischen Dualismus aufgesogen, der während der ersten beiden Jahrhunderte geblüht hatte. Wie die Bogomilen, Manichäer und gnostischen Dualisten betonten die Katharer die Wichtigkeit des direkten Kontakts mit dem Göttlichen. Gott sollte unmittelbar erfahrbar sein. Dieser Kontakt führe zu Gnosis, also zu Erkenntnis, zu einem Wissen der besonderen Art. Und aus dieser Überzeugung von einer direkten Erfahrbarkeit des Heiligen ergab sich für die Katharer, dass man einer kirchlich organisierten Geistlichkeit nicht bedürfe. Damit war das theologische Dogma bloß ein intellektuelles Konstrukt, das einem überheblichen Geist entsprungen war und nicht etwa einer höheren Macht. Diese Haltung stellte für die römische Kirche eine ungeheuerliche Provokation dar. Allerdings ist die christliche Religion letztlich selbst dualistisch. Sie preist den Geist und geißelt das Fleisch sowie die gesamte verderbte Natur. Was die Katharer predigten, kann man als Extremform der christlichen Theologie ansehen. Sie waren davon überzeugt, sich mit ihren Lehren dem anzunähern, was Jesus und seine Apostel der Überlieferung nach vertreten hatten. Und mit der Schlichtheit ihrer Lebensführung und ihrer Ablehnung des Luxus entsprachen die Katharer sicherlich eher als die römische Geistlichkeit jenem Beispiel, das von Jesus und seinen Anhängern in den Evangelien gegeben wurde. In der Praxis lebten auch die Katharer in der materiellen Welt und sie mussten sich notgedrungen mit ihr arrangieren. Auch sie haben sich fortgepflanzt, den Acker bearbeitet, Handwerk und Handel betrieben und ihrem offiziellen Pazifismus zum Trotz notfalls zu den Waffen gegriffen. Ihre Riten lehrten sie aber, solche Tätigkeitsbereiche als Versuchsfelder anzusehen, in denen sie ihre Kräfte mit dem Bösen messen und es überwinden konnten. Es muss selbstverständlich auch unter den Katharern Gute und Schlechte gegeben haben, aber alles in allem galten sie ihren Mitmenschen gleich welchen Glaubens als bemerkenswert tugendhaft. In einer Zeugenaussage, die in der Bibliothek des Vatikans aufbewahrt wird, gibt ein Mann die Worte zweier Gefährten wieder, die über die Katharer gesagt hatten: »Jetzt sind die guten Christen ins Land gekommen. Sie folgen dem Herrn nach, sie lügen nicht, sie nehmen nicht, was anderen gehört. Man erlangt das Heil im Glauben dieser Leute, die man Ketzer nennt, eher und besser als in irgendeinem anderen Glauben.« Zu Beginn des 13. Jahrhunderts war das Katharertum so weit verbreitet, dass es im Süden Frankreichs den Katholizismus zu verdrängen drohte. Wanderprediger der Katharer trugen ihren Teil dazu bei, dass sich das Heer der Konvertiten vergrößerte. Diese Prediger schüchterten niemanden ein und übten keinen Zwang aus. Sie setzten nicht auf Schuldgefühle, übten keine emotionale Erpressung aus und verlangten keinen Lohn. Sie waren berühmt für ihre sanfte Überzeugungsarbeit. Der Glaube der Katharer übte eine große Anziehungskraft aus. Den Edelleuten, Händlern und Bauern Südfrankreichs erschien er als verlockende Alternative zu Rom. In ihm gab es eine Toleranz, eine Großzügigkeit und Aufrichtigkeit, die man in der etablierten Kirchenhierarchie oft vergebens suchte. Auf der praktischen Ebene bot sich hier eine Möglichkeit, dem allgegenwärtigen Klerus Roms und seiner Überheblichkeit zu entkommen, sich der Ausbeutung durch eine korrupte Kirche zu entziehen, deren Wuchersteuern von Jahr zu Jahr unerträglicher wurden. Keine Frage, zu jener Zeit war die Kirche unverschämt korrupt. Die Bischöfe wurden von einem Zeitgenossen als Geldfischer, nicht Seelenfischer, charakterisiert. Viele Priester erhoben sogar für die Ausführung ihrer Amtshandlungen Gebühren. Hochzeiten und Beerdigungen wurden nur dann abgewickelt, wenn man im Voraus bezahlte. Die Kommunion wurde so lange verweigert, bis der Priester eine angemessene Spende empfangen hatte. Ja, sogar die Sterbesakramente wurden erst erteilt, wenn der Familie des Todgeweihten eine gewisse Geldmenge abgepresst worden war. In Südfrankreich grassierte diese Korruption besonders. Viele Geistliche pflegten einen Lebensstil, der eigentlich dem Hochadel vorbehalten war, während die ihrer Obhut anvertrauten Seelen tyrannisiert und ausgepresst wurden. Von daher kann es kaum verwundern, dass ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung dieser Region sich von Rom abwandte und zum Katharertum bekannte. Das Papsttum fühlte sich bedroht. Und zwar nicht ohne Grund. Im Süden Frankreichs bestand tatsächlich die Gefahr, dass das Katharertum den Katholizismus als stärkste Religion ablösen könnte. Und von dort hätte es sich dann leicht in andere Gebiete ausdehnen können. Im November 1207 schrieb Papst Innozenz III. An den französischen König und an eine Reihe hoher französischer Adelige. Er bestürmte sie, die Heretiker in ihren Machtbereichen militärisch niederzuringen. Im Gegenzug sollte ihnen der Besitz der Ketzer zufließen. Zudem stellte er ihnen die gleichen Vergünstigungen in Aussicht, die den Kreuzfahrern ins Heilige Land gewährt worden waren. Diese Anreize scheinen jedoch kaum Tatendrang geweckt zu haben, gerade nicht im Süden. Der päpstliche Legat Petrus von Castelnau drängte darauf hin auf ein Treffen mit dem Grafen von Toulouse. Die Verhandlungen entarteten zu einem furchtbaren Streit, in dessen Verlauf der Legat den Adligen beschuldigte, mit den Katharern gemeinsame Sache zu machen und ihn exkommunizierte. Der Graf, der in der Tat Katharer gewesen sein kann, stieß seinerseits Drohungen aus. Am Morgen des 14. Januar 1208 tötete einer seiner Ritter den Legaten. Der Papst raste vor Wut und setzte eine Bulle auf, in der er den Grafen bezichtigte, diesen Mord in Auftrag gegeben zu haben, und die Exkommunikation erneuerte. Außerdem gestattete der Pontifex jedem Katholiken, den Grafen zur Strecke zu bringen, sowie sein Land zu konfiszieren. Doch damit nicht genug. Der Papst schrieb auch an den französischen König und forderte einen heiligen Krieg, um die katharischen Heretiker auszurotten, die, wie er es formulierte, schlimmer seien als die muslimischen Ungläubigen. Es war der erste Kreuzzug in ein christliches Land, ein Krieg der Christen gegen Christen. Ende Juni 1209 hatte sich an der Rhone eine Armee aus dem Norden Frankreichs versammelt, die unter dem Kommando von Simon de Montfort stand. Ihr geistiger Anführer war der päpstliche Legat Arnaldus Amalrici. Am 22. Juli hatte das Heer die strategisch wichtige Stadt Béziers erreicht. Als es zu ihrer Einnahme und Verwüstung kam, wurde Amalrici gefragt, wie man denn die Heretiker von den Rechtgläubigen unterscheiden könne. Der Legat antwortete mit einem der berüchtigsten Sätze der gesamten Kirchengeschichte: Tötet sie alle, denn Gott kennt die Seinen. Die Plünderung von Béziers versetzte ganz Südfrankreich in Schrecken. Noch während die Kreuzfahrer bemüht waren, sich inmitten der rauchenden Trümmer neu zu formieren, traf bereits eine Abordnung aus Narbonne ein, die sich erbot, alle in ihrer Stadt lebenden Katharer und Juden, die inzwischen ebenfalls als legitime Ziele ausgemacht worden waren, auszuliefern, sowie die Armee mit Proviant und Geld zu unterstützen. Die Einwohner anderer Städte und Dörfer flohen in die Berge und Wälder. Aber die Kreuzfahrer waren darauf aus, die Heretiker vollständig zu vernichten und zu plündern, wo immer sich die Gelegenheit bot. So wurde der Feldzug fortgesetzt. Am 15. August ergab sich Carcassonne und Montfort wurde Vicomte von Carcassonne. Im ganzen Süden wurden Heretiker massenweise verbrannt und jeder, der aufzubegehren versuchte, wurde gehängt. Dennoch gelang es den Katharern dagegen zu halten, dank der Unterstützung vieler Edelleute des Südens. Viele Ortschaften und Burgen wurden mehrmals erobert und zurückerobert. Die Ausmaße des Gemetzels nahmen zu. 1213 ergriff der König von Aragon Partei für die Katharer, aber die Kreuzfahrer schlugen seine Truppen in der Schlacht von Muret, in der auch der König fiel. Im Herbst 1217 hatten die Kreuzfahrer Toulouse erreicht. Die Stadt wurde 9 Monate lang belagert. Am 25. Juni 1218 starb Simon de Montfort vor den Stadtmauern, erschlagen von einem Stück Mauerwerk, das eine Frau aus den Reihen der Verteidiger mit einer Schleudermaschine in Richtung der Feinde katapultiert hatte. Nach Simons Tod begann sich die Armee der Kreuzfahrer aufzulösen und ein prekärer Frieden legte sich über die verwüstete Region. Doch schon 1224 wurde ein neuer Kreuzzug gegen den Süden ausgerufen. Er tobte weiter, bis sich die französische Krone 1229 das gesamte Languedoc einverleibt hatte. In den Jahren 1240 und 1242 brachen abermals Revolten der Katharer aus. Am 16. März 1244 fiel die wichtigste der verbliebenen Katharerfesten, Montségur. Auf einem Scheiterhaufen am Fuß des Berges, auf dem das Bollwerk stand, starben mehr als 200 Heretiker den Flammentod. Keribus, die letzte Katharersiedlung, fiel 11 Jahre später, 1255. Erst jetzt war es mit dem organisierten Widerstand endgültig vorbei. Aber viele der Heretiker waren in der Bevölkerung untergetaucht und hingen immer noch ihrem Glauben an. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts gab es in der Gegend um das Dorf Montaillou in den Pyrenäen eine regelrechte Katharer-Renaissance. Zu jener Zeit war jedoch bereits eine Einrichtung zur Bekämpfung der Ketzerei geschaffen worden, die es in Sachen Grausamkeit mit jedem Kreuzfahrerheer aufnehmen konnte. 2. Die Ursprünge der Inquisition. Im Sommer des Jahres 1206, 1,5 Jahre vor der Ausrufung des Albigenserkreuzzugs, zog der Bischof von Osma, einer Stadt im Nordosten Spaniens, auf dem Rückweg von einer Reise nach Rom durch Südfrankreich. Begleitet wurde er von Dominicus de Guzman, Subprior der Mönche von der Kathedrale in Osma. Der Sohn eines niederen kastilischen Adligen war zu jener Zeit etwa 36 Jahre alt und für seine rhetorischen Fähigkeiten berühmt. 3 Jahre zuvor war er erstmals nach Frankreich gereist und die dort spürbare Bedrohung durch die Häresie der Katharer hatte in ihm den Zorn der Gerechten entfacht. Seine Empörung hatte sich während des 2. Besuchs noch gesteigert. Zur Bekämpfung dieser Häresie ersannen Dominikus und der Bischof einen ehrgeizigen Plan. Der Bischof starb jedoch nicht einmal ein Jahr darauf und so war Dominikus bei der Realisierung des Vorhabens auf sich allein gestellt. Das Anschwellen ihrer Gefolgschaft verdankten die Katharer zu einem großen Teil ihren Wanderpredigern, die aufgrund ihrer Gelehrsamkeit und theologischen Beschlagenheit hohes Ansehen genossen. Respekt verdiente auch ihre offensichtliche Mittel- und Anspruchslosigkeit, ihre Aufrichtigkeit und Redlichkeit. Sie übten konsequent jene Form von Genügsamkeit, die traditionell Jesus und seinen Jüngern nachgesagt wurde. Hinsichtlich dieser christlichen Werte konnte die Kirche den Katharern nicht das Wasser reichen. In den oberen Etagen der kirchlichen Hierarchie lebte man mehr als je zuvor in Überfluss und Luxus. Der niedere Klerus hingegen war zwar ziemlich arm, aber auch ungebildet und hatte nicht das geistige Rüstzeug, sich auf theologische Debatten einzulassen. Die Mönche verließen kaum je ihre Klöster, so dass die wenigen Begabten unter ihnen, die sich eine gewisse Gelehrsamkeit angeeignet hatten, so gut wie nie Gelegenheit fanden, dieses Wissen zu verbreiten. Dominikus hatte nun vor, die Katharer auf ihrem ureigenen Terrain zu schlagen. Zäh baute er ein rasch wachsendes Netzwerk von Ordensbrüdern auf, die durch die Lande zogen. Im Gegensatz zu den kirchlichen Würdenträgern sollten die Brüder des Dominikus barfuß reisen und sich anspruchslos geben, um so als Beispiel zu dienen für die Genügsamkeit, die man den frühen Christen zuschrieb. Wichtiger noch, Dominikus Männer sollten gebildet sein, geschult in gelehrten Debatten, fähig, jeden Katharer-Prediger oder sonstigen Herausforderer im theologischen Turnierkampf zu schlagen. Diese Barfüßer trugen stets Bücher mit sich. Dominikus war der erste Kirchenmann in der Geschichte, der Gelehrsamkeit als ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Predigt zu etablieren versuchte. Nach seinem Tod wurden bald im Zuge des Prozesses zu seiner Heiligsprechung eidliche Aussagen von Menschen gesammelt und ausgewertet, die ihn gekannt hatten. Aus diesen Berichten fügt sich so etwas wie ein Porträt. Dominikus wird als schmächtiger Mann beschrieben, der nachts fast ohne Unterlass betete und dabei oft weinte. Tagsüber hielt er öffentliche Veranstaltungen ab, auf denen er gegen die Katharer wetterte. Während dieser Predigten soll er oft in Tränen ausgebrochen sein. Er führte ein extrem asketisches Leben und kasteite seinen Körper mit großer Inbrunst. Während seiner Predigten geißelte er sich oft mit einer Eisenkette. Tag und Nacht hatte er dasselbe Gewand an, eine härene Kutte mit unzähligen Flicken. Er schlief niemals in einem Bett, sondern legte sich auf den nackten Boden oder auf ein Brett. Schon 1206 hatte Dominikus während seiner Frankreichreise in Pruy ein Kloster gegründet. Aus der Zeit des Feldzugs gegen die Katharer sind uns nur wenige Einzelheiten von ihm überliefert. Er scheint mit an der Spitze des Kreuzfahrerheeres gezogen zu sein. Oft wurde er damit beauftragt, über jene, die des Katharertums verdächtigt wurden, das Urteil zu sprechen, sie wieder zum rechten Glauben zu bekehren oder aber, wenn dies nicht gelang, den Flammen zu überantworten. Er wohnte der Verbrennung zahlreicher Heretiker bei und ihr gewaltsamer Tod scheint sein Gewissen nicht belastet zu haben. Da kann es kaum überraschen, dass Dominikus zum engen Freund und Ratgeber von Simon de Montfort, dem unbarmherzigen Feldherrn des Kreuzzugs, avancierte und stets an dessen Seite war, wenn er und seine Mannen mordend und plündernd durchs Land zogen. 1214 übertrug Simon Dominikus die Einkünfte mindestens einer der eroberten Städte. Dominikus taufte auch Simons Tochter und hielt bei der Hochzeit von Simons ältestem Sohn und einer Enkelin des französischen Königs den Traugottesdienst ab. Inzwischen war Dominikus durch seine Taten und seinen Umgang mit Simon unter den Kreuzfahrern zu einer Berühmtheit geworden. Bürger von Toulouse schenkten ihm und seinem im Entstehen begriffenen Orden 1214 drei Häuser, und ein Jahr später erfolgte dort die Gründung des Dominikanerordens, zunächst allerdings noch ohne offizielle Anerkennung. Im selben Jahr, 1215, reiste Dominikus nach Rom und nahm am 4. Laterankonzil teil. Papst Innozenz III. Unterstützte Dominikus' Forderung, jede Predigt, jeder Versuch, den christlichen Glauben zu verbreiten und zu festigen, müsse durch eine gründliche theologische Ausbildung der Geistlichen untermauert werden. Der Papst stellte auch die Approbation der neuen Ordensgemeinschaft in Aussicht, aber er starb, bevor er sie bestätigen konnte. Im Dezember 1216 wurden die Dominikaner vom neuen Pontifex, Honorius III., endlich formell anerkannt. Bis zum Jahr 1217 hatten die ersten Dominikaner in Toulouse jedoch schon so viel Unwillen hervorgerufen, dass sie gezwungen waren, sich von dort aus zu zerstreuen. In anderen Städten Europas gründeten sie neue Niederlassungen. Der Orden erließ Regeln zum Studium der Bücher und jedes seiner Häuser hatte einen eigenen Lehrer. Gleichzeitig setzten die Dominikaner jene Aktivitäten fort, mit denen sie sich in der Bürgerschaft von Toulouse alle Sympathien verscherzt hatten. Spitzelei, Denunziation und den Aufbau eines regelrechten Geheimdienstes. Mit diesen Aktivitäten erwiesen sie sich als überaus nützlich für ihre Kirche. Das Netzwerk der Wanderbrüder, die das ganze Land bereisten, war wie geschaffen zum Sammeln von Informationen. Dominikus starb 1221 in Bologna an einem Fieber. Er war nicht viel älter als 50 geworden. Sein Orden wuchs jedoch rasch weiter. Seine Mitglieder waren nicht nur für ihre Predigerkunst, sondern auch für ihr eifriges, ja besessenes theologisches Studium bekannt. Im Jahr 1227 rief der Papst sie erstmals in Glaubensgeschäften zu Hilfe. Ausgestattet mit besonderen päpstlichen Vollmachten, spezialisierten sie sich mehr und mehr darauf, Heretiker aufzuspüren und zur Strecke zu bringen. Schon 1234 wurde Dominikus heilig gesprochen. Aus heutiger Sicht wohl mit unziemlicher Hast. Es dürfte nur wenige Heilige geben, an deren Händen mehr Blut klebte. 1227 hatte ein alter Freund des Dominikus als Papst Gregor IX. Auf dem Stuhl Petri Platz genommen. Am 20. April 1233 erließ er eine Bulle, in der den Dominikanern ausdrücklich der Auftrag erteilt wurde, Häresien auszumerzen. An seine Bischöfe schrieb er: »Wir haben daher beschlossen, Predigermönche gegen die Ketzer Frankreichs und der benachbarten Provinzen auszusenden, und wir bitten, warnen, ermahnen und befehlen euch, sie freundlich aufzunehmen und ihnen euren Rat und eure Hilfe zuteilwerden zu lassen, damit sie ihr Amt erfüllen können.« Zwei Tage später richtete sich der Papst in einer zweiten Bulle an die Dominikaner. »Daher also seid ihr ermächtigt, den Klerikern, die auf eure Ermahnung hin von solcher Verteidigung der Ketzerei nicht ablassen, ihre Pfründen für immer zu nehmen und gegen sie und alle anderen ohne Berufung vorzugehen, sowie, wenn nötig, die Hilfe des weltlichen Armes anzurufen und ihren Widerstand durch kirchliche Zensuren ohne Berufung zu brechen.« Außerdem verkündete der Papst die Einrichtung eines ständigen Tribunals, das mit Dominikanerbrüdern besetzt werden sollte. Damit war die Inquisition de facto etabliert. Ein Jahr später, 1234, nahm sie ihre Arbeit auf. In Toulouse wurden zwei offizielle Inquisitoren ernannt. Bemerkenswert ist, dass ihre Aktivität sich, der päpstlichen Bulle zufolge, ursprünglich gegen den Klerus richten sollte. Ein Hinweis darauf, wie viele katholische Geistliche heimlich mit den Katharern sympathisierten. Kraft des päpstlichen Edikts hatten die Inquisitoren die Befugnis, der Ketzerei Verdächtige ohne jede Berufungsmöglichkeit zu verurteilen, im Endeffekt also Todesurteile im Schnellverfahren zu sprechen. Die Verbrennung von Heretikern war nichts Neues. Simon de Montfort hatte dies seit Beginn des Albigenserkreuzzugs im Jahr 1209 mit Hingabe praktiziert. Das konnte man jedoch noch als Schandtat eines Kriegsherrn ansehen. Jetzt hingegen etablierte sich eine Massenvernichtungsmaschinerie auf gesicherter Rechtsgrundlage. In offiziellem Auftrag und mit direkter Billigung der höchsten Autorität der Christenheit. Es nimmt kaum Wunder, dass Probleme auftauchten. Viele Kleriker missgönnten den Dominikanern ihre Macht und zeigten eine gewisse Sympathie für die Katharer. Auch dass es zwischen den Inquisitoren und den Bischöfen zu Kompetenzstreitigkeiten kam, überrascht nicht. Der Papst entzog mit seiner Bulle den Bischöfen einen Teil ihrer kirchlichen Gerichtsbarkeit, was zu Reibereien führte. In der Theorie waren die Tribunale der Inquisition lediglich als Ergänzung zur bischöflichen Gerichtsbarkeit gedacht. In der Praxis jedoch bröckelte die episkopale Macht mehr und mehr ab. Ein Konzil im Jahr 1248 drohte Bischöfen, die den Urteilen der Inquisition ihre Zustimmung verweigerten, gar mit Hausverbot in ihren eigenen Kirchen. Folter und Hinrichtung von Ketzern waren in der Geschichte des Christentums nichts Neues. Diese Praktiken fußten auf einer reichen Tradition, die sich bis ins 4. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Um das Jahr 385 nach Christus hatte Priscillian, der Bischof von Avila, bestimmte apokryphe Texte in seine Lehrpredigten aufgenommen, möglicherweise auch Elemente des gnostischen Dualismus. Er wurde daraufhin der Hexerei und Ketzerei bezichtigt und dem römischen Kaiser vorgeführt. Man unterwarf den Bischof einer unaufhörlichen Folter. Der ihm vorgeworfenen Verbrechen für schuldig befunden, wurde er enthauptet. Zwei andere Kleriker wurden mit ihm hingerichtet. Nach Spanien wurden Tribunen entsandt, die dort weitere Ermittlungen anstellen sollten. Die Hinrichtung zweier weiterer Ketzer bewirkten und fünf andere ins Exil verbannten. Papst Siricius, der damals auf Petris Stuhl saß, legte Protest ein. Nicht gegen die Exekutionen, sondern weil die Verfahren nicht in einem kirchlichen, sondern in einem weltlichen Gerichtshof abgehalten worden waren. In den 900 Jahren zwischen Priscillians Tod und der Etablierung der Inquisition hatte es weitere Hinrichtungen von Ketzern gegeben. Sie waren jedoch niemals auf eine zentral organisierte päpstliche Politik zurückzuführen gewesen. Es handelte sich vielmehr um spontane Gewaltausbrüche örtlicher Kirchenleute oder um Auswüchse der überspannten Frömmigkeit säkularer Herrscher. Jetzt hingegen, unter der Inquisition, hatte sich eine offizielle Maschinerie breitgemacht, die den ganzen Prozess der Ermittlung, Anklage, gerichtlichen Untersuchung, Folter und Hinrichtung abwickelte. Zwar existieren kaum Dokumente, die diese Annahme stützen, aber es scheint seit spätestens dem 9. Jahrhundert eine Regel bestanden zu haben, dass kirchliche Würdenträger kein Blut vergießen durften. Vielleicht hat die Inquisition aus Rücksicht auf eine solche Tradition Tötungstechniken entwickelt, die das Blutvergießen zumindest theoretisch auf ein unvermeidliches Minimum reduzierten. Natürlich hatten die Inquisitoren kaum Skrupel, ihren Mitmenschen im Namen des Seelenheils Schmerzen zuzufügen. Um ihnen diesen Auftrag zu erleichtern, ermächtigte Papst Alexander IV., 1254 bis 1261, die Inquisitoren, sich gegenseitig für alle sogenannten Unregelmäßigkeiten, zum Beispiel für den vorzeitigen Tod eines Opfers beim Verhör, die Absolution zu erteilen. Die meisten Foltermethoden, besonders die beliebten Instrumente Streckbank und Daumenschraube, der Strappado und die Wasserfolter, konnten ohne großes Blutvergießen angewandt werden. Das wichtigste Werkzeug der Inquisition blieb aber das Feuer. Es verdankte seine Vormachtstellung den Gesetzen des römischen Imperiums, die im 12. Jahrhundert wiederbelebt wurden und die Grundlage für die Jurisdiktion der europäischen Reiche bildeten. Danach war der Feuertod die Standardstrafe für Vater- und Muttermord, Gotteslästerung, Hexerei und Hochverrat. Daran orientierte man sich bei der Bestrafung der Ketzer. 1224 erließ Kaiser Friedrich II. In der Lombardei ein Gesetz, das die Verbrennung rückfälliger Ketzer gestattete und 15 Jahre später für das ganze Heilige Römische Reich maßgebend wurde. Er selbst war kein vorbildlicher Christ, beschäftigte sich mit heterodoxen Lehren und pflegte das Wissen der islamischen und der jüdischen Geisteskultur. Zudem war er Anhänger der Alchemie, der Astrologie und anderer Künste, die wir heute als esoterisch bezeichnen würden. Er brachte weder der Kirche noch dem Papst Zuneigung entgegen, der ihn wiederholt der Ketzerei bezichtigte und ihn zweimal exkommunizierte. Dennoch hatten die Kirchenleute keine Bedenken, sich seines juristischen Kodexes zu bedienen und setzten das Feuer mit der fanatischen Begeisterung institutionalisierter Pyromanen ein. Eine der ersten Handlungen der Dominikanischen Inquisition bestand darin, die Leichen enthaupteter Ketzer in Albi zu exhumieren, um sie anschließend zu verbrennen. Bei der Bevölkerung stieß das ebenso wenig auf Verständnis wie die Folter und Verbrennung der Lebenden. Insbesondere im Languedoc, beschworen diese Praktiken oftmals feindselige Reaktionen herauf. Viele Inquisitoren konnten sich nur mit einer Leibwache auf die Straße trauen und einige von ihnen wurden ermordet. Solches Missgeschick konnte ihrer Begeisterung für das Zündeln jedoch keinen Abbruch tun. Der Inquisitor Robert Le Petit zum Beispiel brannte sich eine regelrechte Schneise durch ganz Nordfrankreich. Einmal 1239 beaufsichtigte er den gleichzeitigen Feuertod von 180 Verurteilten. Unter der Schirmherrschaft solcher Männer erwachte der uralte heidnische Brauch des rituellen Menschenopfers zu neuem Leben, diesmal unter dem Deckmantel christlicher Frömmigkeit. Die Verbrennung eines Ketzers war Anlass zu einem Freudenfest. Der Charakter dieser Veranstaltungen kommt besonders klar in dem Begriff zum Ausdruck, mit dem sie später in Portugal und Spanien bezeichnet wurden. Wörtlich übersetzt bedeutet das berüchtigte Auto da Fé nichts anderes als Akt des Glaubens. Die Inquisition entwickelte eine Methodik der Einschüchterung und Kontrolle, die von einer solch beeindruckenden Effizienz war, dass man in dieser Einrichtung durchaus einen Vorläufer von Stalins Geheimpolizei oder der Gestapo sehen kann. Manchmal erschienen der Inquisitor und sein Gefolge ohne jede Vorwarnung in einem Ort, einer Universität oder einem Kloster. Üblicher war jedoch eine langfristige Vorbereitung seines Besuchs. Seine Ankunft wurde vorab verkündet. Wenn der Inquisitor dann eintraf, geschah dies zumeist in Form einer feierlichen Prozession, denn er kam in Begleitung seines Stabs aus Notaren, Sekretären, Ratgebern, Assistenten, Ärzten und Dienern sowie häufig einer bewaffneten Eskorte. Nach diesem sorgfältig inszenierten Entree ließ er die Bevölkerung und den örtlichen Klerus zusammenrufen, um in einer Predigt von seinem Auftrag zu reden. Anschließend pflegte er allen Leuten die Gelegenheit zur Selbstanzeige anzubieten. Wer sich der Häresie schuldig fühle, möge von sich aus an seine Leute herantreten. Wer der Ketzerei verdächtigt wurde, erhielt eine Gnadenfrist, normalerweise 15 bis 30 Tage, um sich selbst zu stellen. Wer diese Chance ergriff, wurde meist wieder in die Kirchengemeinde aufgenommen und kam mit einer Buße als Bestrafung davon. Aber man erwartete von diesen reuigen Sündern auch, dass sie die Namen aller anderen Heretiker nannten, die ihnen bekannt waren, und detaillierte Informationen über deren Treiben lieferten. Die Inquisition war gerne bereit, einem Missetäter gegenüber Nachsicht walten zu lassen, sofern sie dafür mindestens ein Dutzend weiterer Verdächtiger in die Finger bekam, auch wenn diese unschuldig waren. Diese Einstellung hatte zur Folge, dass die Bevölkerung als Ganzes in einen Zustand ständiger Furcht versetzt wurde, was sie gefügig und steuerbar machte. Und jeder wurde dabei zum Spitzel umfunktioniert. Selbst die mildeste Form der Bestrafung, die Buße, konnte hart sein. Die leichteste Strafe war die sogenannte Züchtigung. Der Ketzer, der sich selbst angezeigt hatte, musste jeden Sonntag entblößt, soweit die Anstandsregeln es zuließen, und mit einer Rute in der Kirche erscheinen. An einer bestimmten Stelle der Messe pflegte der Priester ihn dann vor der versammelten Gemeinde der Gläubigen voller Inbrunst auszupeitschen. Damit war die Strafe jedoch noch nicht abgegolten. Jeden ersten Sonntag im Monat wurde der Büßer genötigt, alle Häuser aufzusuchen, in denen er sich mit anderen Ketzern getroffen hatte, und in jedem Haus wurde er aufs Neue gezüchtigt. Darüber hinaus musste er an Festtagen jede feierliche Prozession durch den Ort begleiten, wobei er wiederum gegeißelt wurde. Diese Tortur musste das Opfer für den Rest seines Lebens über sich ergehen lassen. Es sei denn, dass er später vom Inquisitor begnadigt wurde. Eine andere Form der Buße war die Wallfahrt. Diese war zu Fuß zu absolvieren und konnte sich über Jahre hinziehen. Während dieser langen Zeitspanne bestand die Möglichkeit, dass die Familie des abwesenden Ernährers verhungerte. Im 13. Jahrhundert schickte man die Büßer manchmal als Kreuzfahrer ins Heilige Land. Wenn sie diese Reise überstanden, mussten sie bei ihrer Rückkehr ein Schreiben des Patriarchen von Jerusalem oder Akron vorweisen, das ihren Dienst bezeugte. Heretiker, die ihre Verfehlungen gebeichtet hatten, konnten auch dazu genötigt werden, lebenslang ein großes safrangelbes Kreuz zu tragen, das ihnen auf die Brust und Rückseite aller Kleider genäht wurde. So war der Büßer ständig der gesellschaftlichen Verachtung ausgesetzt, manchmal auch körperlicher Gewalt. Schließlich konnte auch eine Geldstrafe als Buße verhängt werden. Diese Gelder wurden bald zum Skandalthema, denn oft genug pressten die Inquisitoren den Opfern große Beträge ab, die in die eigenen Taschen wanderten. Der Tod bedeutete nicht die Befreiung von der Buße. Wenn ein Mann starb, bevor er seine Strafe verbüßt hatte, wurde das als Zeichen dafür gedeutet, dass das Urteil in Gottes Augen nicht hart genug gewesen war. In solchen Fällen wurden die Knochen des Verstorbenen öffentlich verbrannt. Sein Eigentum konnte konfisziert werden und seine Hinterbliebenen mussten oft seine Buße übernehmen. So sahen also die milderen Strafen aus, die jenen auferlegt wurden, die ihre Sünden freiwillig beichteten und gegen andere aussagten. Solche Denunziationen wurden akribisch festgehalten. So kam allmählich eine gigantische Datenbank zusammen, die ständig durch Protokolle weiterer Befragungen ergänzt wurde. Das gesamte Material wurde gewissenhaft geordnet und katalogisiert, damit die jeweils benötigte Information schnell zur Hand war. So konnte man die Verdächtigen noch mit Vergehen konfrontieren, die sie Jahrzehnte zuvor begangen hatten. Einer Frau wurde zum Beispiel 1316 nachgewiesen, dass sie erstmals 1268 wegen Ketzerei in Gewahrsam genommen worden war. Sobald sie ihren jeweiligen Bestimmungsort erreicht hatten, fingen die Inquisitoren an, Geständnisse und Denunziationen entgegenzunehmen. Das System bot die für viele Leute unwiderstehliche Gelegenheit, offene Rechnungen zu begleichen und Gegner in ernste Schwierigkeiten zu bringen. Oft ermutigte man Ehefrauen, gegen ihre Gatten auszusagen. Kinder sollten ihre Eltern anschwärzen. Wenn ein Mensch von zwei Personen belastet wurde, überbrachte ihm ein Beamter eine Aufforderung, vor dem Inquisitionstribunal zu erscheinen und eine Abschrift der gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Darin wurden jedoch nie die Namen derer erwähnt, die gegen ihn ausgesagt hatten. Weigerte sich der Beschuldigte, vor dem Tribunal zu erscheinen, wurde er offiziell exkommuniziert und für vogelfrei erklärt. Unter Androhung ihrer eigenen Exkommunizierung war es allen Leuten verboten, ihm Nahrung zu geben oder Unterschlupf zu gewähren. Kam der Beschuldigte der Ladung nach, so beurteilte das Tribunal die gegen ihn vorliegenden Indizien. Wurden sie als ausreichend erachtet, kam er in Haft. Da sich kein Inquisitor dem Vorwurf aussetzen wollte, ein Fehlurteil gefällt zu haben, versuchte man mit allen Mitteln, ein Geständnis zu erpressen. Die Verhöre zogen sich oft lange hin. Manchmal ließ man die Verdächtigen hungern. Nicht selten redete man mit Engelszungen auf sie ein, um sie zu einem Geständnis zu bewegen. Ebenso oft wurde jedoch gefoltert. Nach dem Zivilrecht durften Ärzte, Soldaten, Ritter und Edelleute nicht gefoltert werden. Die Inquisition machte sich daran, den Schmerz zu demokratisieren. Schon bald wurde er niemandem mehr vorenthalten, gleich welchen Alters, Geschlechts oder Standes er war. Zunächst war es den Inquisitoren noch untersagt, selbst körperliche Folter anzuwenden. Sie durften nur als Aufseher in Erscheinung treten, die den Beamten erklärten, was sie zu tun hatten, und alles aufzeichneten, was der Angeklagte aussagte. Doch 1252 gab Papst Innozenz IV. Eine Bulle heraus, in der er die Inquisitoren ermächtigte, eigenhändig zu foltern. In der Praxis wurde der Angeklagte so lange gequält, bis er reif für ein Geständnis war. Früher oder später kam fast jeder an diesen Punkt. Dann wurde er in einen Nebenraum gebracht, wo man sein Geständnis anhörte und protokollierte. Seine Aussage wurde ihm dann vorgelesen, und er wurde in einem formellen Akt gefragt, ob sie der Wahrheit entspreche. Wenn er das bestätigte, so wurde schriftlich vermerkt, dass sein Geständnis aus freien Stücken und auf seinen eigenen Wunsch hin zustande gekommen sei, ohne die Anwendung von Gewalt oder Drohungen. Danach stand der Verurteilung nichts mehr im Wege. Im Allgemeinen galt die Todesstrafe als letzter Ausweg. Die meisten Inquisitoren bevorzugten den Verbleib der geretteten Seelen in einem halbwegs intakten Körper, sodass die Verurteilten durch Buße, die Barmherzigkeit und Größe ihrer Religion unter Beweis stellen konnten. Gleichwohl wurde die Todesstrafe noch oft genug verhängt. Auch hier tritt die klerikale Scheinheiligkeit wieder offen zutage. Den Inquisitoren war es untersagt, Hinrichtungen selbst durchzuführen, weil das womöglich unchristlich gewirkt hätte. Stattdessen waren sie auf ein Ritual eingeschworen, bei dem der Angeklagte der vor Ort zuständigen säkularen Obrigkeit übergeben wurde. Um möglichst viele Zuschauer an dem Spektakel teilhaben zu lassen, wurden die Urteile nach Möglichkeit an allgemeinen Feiertagen vollstreckt. Der Verurteilte wurde, in einer Höhe, die der versammelten Menge eine gute Sicht ermöglichte, an einen Pfahl gebunden, der über einem Scheiterhaufen aufragte. Später, in Spanien, hat man das Opfer manchmal gnädigerweise erwürgt, bevor der Holzstapel entzündet wurde, so dass ihm der qualvolle Flammentod erspart blieb. Der frühen Inquisition war solcher Edelmut fremd. Und so dürften nur diejenigen, die am Rauch erstickten, etwas früher von der Pein erlöst worden sein. Danach zerstückelte man den halbverkohlten Leichnam und warf die Teile auf einen neuen Holzstoß, um sie vollständig zu vernichten. Dieses grausige Nachspiel erachtete man besonders dann als notwendig, wenn der verbrannte Ketzer berühmt gewesen war. So stellte man sicher, dass keine Reliquien übrig blieben, die von Anhängern des Toten hätten geborgen werden können. Zu den berüchtigsten Gestalten der frühen Inquisition gehört Bernard Guy, der übrigens auch in dem berühmten Roman »Der Name der Rose« von Umberto Eco eine bedeutende Rolle spielt. Bernard, um 1261 in Limousin geboren, war 1280 dem Dominikanerorden beigetreten und 1307 mit der Leitung der Inquisition in Toulouse betraut worden. 1317 erhielt er vom Papst den Auftrag, Norditalien zu befrieden, das zu jener Zeit an einer schlimmen häretischen Seuche litt. Bis 1324 blieb er ein eifriger, umtriebiger Inquisitor. 1331 verschied er. Aus der Zeit, da Bernhard als Inquisitor von Toulouse wirkte, ist ein Verzeichnis seiner Fälle auf uns gekommen. Zwischen 1308 und 1322 verurteilte er 636 Personen wegen Ketzerei, im Schnitt eine pro Woche. Den Flammentod starben 40 seiner Opfer, 36 scheinen seinen Häschern entwischt zu sein. Bernhards Berühmtheit verdankt sich größtenteils seinem um 1324 vollendeten Handbuch »Die Ausübung der Inquisition«, das der Belehrung seiner Kollegen diente. In diesem Text gibt er einen Überblick über die Glaubenslehren der verschiedenen Ketzer, fasst die Argumente zusammen, die sie zu ihrer Verteidigung vorbringen könnten, arbeitet eine Befragungsmethodik aus und erläutert anhand einiger Beispiele, wie man einen Verdächtigen in die Mangel nehmen sollte. Zu seinem Ruf als Mann ohne Skrupel passt die Wertschätzung, die die Anwendung der Folter bei ihm genießt. Dieses Mittel soll nicht nur dem Beschuldigten die Wahrheit entlocken, auch beim Umgang mit Zeugen empfiehlt er seinen Einsatz. Als der Papst sich aufgrund des allgemeinen Entrüstungsgeschreis gehalten sah, etwas zur Eindämmung der Folter zu unternehmen, traf prompt eine Beschwerde Bernhards ein, der durch diese Maßnahme die Effektivität der Inquisitionsarbeit schwer beeinträchtigt sah. 3. Die Feinde der Dominikaner. In Frankreich bot die Katharer-Häresie der Inquisition die Gelegenheit, sich zu etablieren und ihre Befugnisse auszuweiten. Im Gefolge des Feldzugs von 1229 wurden mehr als 5000 Personen verbrannt und zahllose Menschen eingesperrt. Am Ende des 12. Jahrhunderts hatte sich die Inquisition auch in Italien eine vergleichbare Machtstellung erobert. Später, in Spanien, sollte die Inquisition noch viel mächtiger werden. Im 13. Jahrhundert war jedoch noch ein Großteil der iberischen Halbinsel in islamischer Hand und die Feindschaft zwischen Christen und Muslimen ließ der Inquisition nur wenig Spielraum, um ihre Ziele zu verfolgen. In Deutschland stand die Inquisition vielerorts auf tönernen Füßen. Obwohl offiziell zum Herrschaftsgebiet des Heiligen Römischen Reiches gehörend, wurde Deutschland in der Praxis nicht wirklich von einer Zentralgewalt regiert. Der Adel und die Provinzfürsten pochten auf ihre Unabhängigkeit und waren sogar bereit, mit Waffengewalt ihre Interessen zu verteidigen. Infolgedessen konnte die Inquisition in Deutschland nicht kontinuierlich ihre Arbeit tun, sondern brach eher phasenweise und nur in bestimmten Gegenden in hektische Aktivität aus, wenn die Umstände günstig waren. In England und Skandinavien wurde die Inquisition niemals tätig, da die dort geltende Rechtsprechung sich nicht vom römischen Kodex ableitete. England hatte ein ganz eigenes Rechtssystem hervorgebracht. Schuldfragen wurden von Schwurgerichten behandelt und das Verfahren sah den Einsatz der Folter nicht vor. Innerhalb dieses Rahmens gab es keine Grundlage, auf der sich eine inquisitorische Tätigkeit hätte entfalten können. In ihren Gründerjahren hatte die Inquisition alle Hände voll zu tun. Zwar war der organisierte Widerstand der Katharer Mitte des 13. Jahrhunderts zusammengebrochen, aber viele Katharer-Gemeinden hatten überlebt, indem sie sich in ihr jeweiliges örtliches Umfeld integriert hatten. Auch viele einzelne Katharer hingen weiterhin ihrem Glauben an und praktizierten heimlich die verbotenen Riten. Aber nicht nur die Katharer hielten die Inquisitoren in Atem. Zu jener Zeit wurde Europa von unorthodoxem Gedankengut geradezu überschwemmt. Da gab es zum Beispiel die Bogomilen, eine weitere dualistische Sekte, die im 10. Jahrhundert im alten Bulgarischen Reich entstanden war. Ihre Lehre hatte weit in westlicher Richtung ausgestrahlt und auch das Katharertum beeinflusst. Selbstverständlich widmete sich die Inquisition den Bogomilen schon bald mit der gleichen Beharrlichkeit wie den französischen Ketzern. Viele ihrer Überzeugungen teilten die Katharer und die Bogomilen mit den sogenannten Paterenern, die im Laufe des 12. Jahrhunderts in Süditalien auf der Bildfläche erschienen waren. Im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts fassten die Paterener in jenem Teil des Königreichs Ungarn Fuß, der heute Bosnien umfasst, und 1235 wurde auch gegen sie zum Kreuzzug aufgerufen. Der Feldzug gegen die Paterener erwies sich jedoch als völliger Fehlschlag. 1373 waren die dualistischen Kirchen in Bosnien so mächtig geworden, dass bosnische Katholiken sich genötigt sahen, ihre Gottesdienste heimlich abzuhalten. Zudem verbreitete sich die Lehre der Paterener rasch über die gesamte italienische Halbinsel, was die römische Kirche erst recht in Aufregung versetzte. Am Beginn des 14. Jahrhunderts grassierte die Bewegung in der Lombardei und wurde zunehmend militant. Um dieser Gefahr zu begegnen, erteilte Rom dem berüchtigten Bernard Guy den Auftrag, die Region zu befrieden. Die Katharer, Bogomilen und Paterener wandten sich in erster Linie aus theologischen Gründen gegen Rom. Es gab weitere Ketzerbewegungen, die sich nicht explizit mit der Theologie Roms anlegten, sondern einfach die Geldgier und Verderbtheit der Kirchenleute und des kirchlichen Apparates anprangerten. Auch wenn sie sich selbst wohl nicht als Gesellschaftsveränderer verstanden, hatten diese Heretiker doch vieles mit den Sozialreformern und Revolutionären späterer Epochen gemeinsam. Unter diesen Ketzerbewegungen ragen besonders die Waldenser heraus, die im späten 12. Jahrhundert von Petrus Valdes gegründet wurden, einem Kaufmann aus Lyon. Nachdem er sichergestellt hatte, dass seine Familie versorgt war, stiftete er sein Eigentum den Armen und begann ein neues Leben als Wanderprediger, der die Armut, Schlichtheit und andere traditionelle christliche Werte lobte. Schon bald hatte er eine Schar von Schülern, und manche von ihnen verließen ihn, um ihre Lehren in der Fremde zu verbreiten. Sie führten Schimpfreden gegen die Weltlichkeit der Kirche und forderten die römische Hierarchie heraus, indem sie es wagten, Bibeltexte in die jeweiligen Landessprachen zu übersetzen. Das allein reichte schon aus, um sie als Ketzer zu stigmatisieren. Bald wurden sie ebenso hart verfolgt wie die Katharer, und in den folgenden Jahren endeten sehr viele von ihnen auf dem Scheiterhaufen. Zu den hartnäckigsten Häresien, die ins Blickfeld der Inquisition gerieten, zählte die Ketzerei der Brüder und Schwestern des freien Geistes. Die Gemeinschaft ist vermutlich zu Beginn des 13. Jahrhunderts in der Schweiz und am Oberrhein in Deutschland entstanden, dehnte sich später über ganz Deutschland aus und warb schließlich auch in den Niederlanden Mitglieder. Zu ihnen soll im 15. Jahrhundert der Maler Hieronymus Bosch gehört haben. Im Unterschied zu den Waldensern waren die Brüder und Schwestern des freien Geistes im Kern mystisch ausgerichtet. Alles, was ist, ist Gott, verkündeten sie. Alles geht von ihm aus und kehrt zu ihm zurück. Daher war für sie Ungeziefer ebenso göttlich wie der Mensch. Auch Satan wurde von ihnen als Emanation Gottes betrachtet. Sie sprachen von einem inneren Licht und bezeichneten sich selbst als Illuminaten und lehnten die Kirchenrituale ab. Es dürfte niemanden überraschen, dass sie häufig wegen Teufelsanbetung und satanischer Umtriebe angeklagt wurden. Diese Ketzer mussten eine besonders wütende Verfolgung von Seiten der Inquisition erdulden. Von den zahlreichen weiteren Menschen, die der Inquisition in die Hände gerieten und Qualen litten, soll hier noch der berühmte Jan Hus hervorgehoben werden. Er gehörte der Universität zu Prag an und war dort seit 1401 Dekan der Philosophischen Fakultät. Wie Wycliffe in England, so verlangte Hus eine Umverteilung des kirchlichen Grundbesitzes und forderte Kirchenreformen auch in anderen Fragen. Darüber hinaus erhob er laut Einspruch gegen den Ablasshandel, also gegen jene Gepflogenheit, die ein Jahrhundert später Martin Luthers Zorn hervorrufen sollte. Auf dem Konstanzer Konzil von 1415 wurde Hus der Ketzerei für schuldig erklärt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 2. Bei der Zerschlagung des Templerordens spielte die Inquisition ebenfalls eine wichtige Rolle. 1305 gelang es dem französischen König Philipp IV., genannt der Schöne, seinen Kandidaten auf den Heiligen Stuhl zu bringen, den Erzbischof von Bordeaux, Bertrand de Gaulle. Der neue Pontifex nahm den Namen Clemens V. an und stand dem französischen Monarchen fürderhin als willfährige Marionette zur Verfügung. Das war Philipp in seiner schier unstillbaren Machtgier aber noch nicht genug. 1309 entführte er gleich das ganze Papsttum aus Rom und siedelte es in Avignon an. Als Gregor XI. Schließlich 1377 nach Rom zurückkehrte, wählten die französischen Kardinäle sich einen anderen Papst, der in Avignon verblieb und im Folgenden als Gegenpapst bezeichnet wurde. Das große Schisma des Jahres 1378, der Konflikt zwischen den rivalisierenden Päpsten, zwischen Papst und Gegenpapst, sollte erst 1417 beigelegt werden. Kaum war Clemens V. zum Pontifex ernannt worden, sah sich die Inquisition mit einer völlig neuen Aufgabe konfrontiert, die Tempelritter. Dieser Orden war zu Beginn des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land gegründet worden und entwickelte sich zu einer ausgedehnten internationalen Organisation, mit der sich, was Reichtum und Einfluss betrifft, nur das Papsttum selbst messen konnte. Der Orden besaß riesige Ländereien in allen Teilen der christlichen Welt und eine eigene Flotte, die sowohl Handelsgüter transportierte, als auch Pilger und Kreuzfahrer ins Heilige Land und zurück beförderte. Die Templer verfügten über die modernste Kriegstechnologie, die ihre Zeit zu bieten hatte. Sie waren zudem die größten Bankiers von Europa, anerkannte Experten für den Kapitaltransfer durch die ganze christliche Welt und für komplizierte Geldgeschäfte. Ihre diplomatischen Vertretungen pflegten den Umgang nicht nur mit katholischen Machthabern, sondern auch mit Vertretern der byzantinischen Kirche und mit militärischen, politischen und religiösen Repräsentanten des Islam. Angesichts ihres besonderen Status war zu erwarten, dass die Templer Neid und Misstrauen weckten. Auch ihre Arroganz trug dazu bei, dass sich der Orden viele Feinde machte. Aber es gab auch handfestere Gründe für diese Abneigung, zumindest aus der Perspektive der Kirche. Schon zu Beginn des Albigenserkreuzzugs hatte Papst Innozenz III. Den Orden kritisiert und sich dabei auf Berichte über Exzesse, ja sogar den Abfall vom rechten Glauben berufen. Es war in der Tat einiges bei den Templern suspekt. So pflegten sie exkommunizierte Ritter aufzunehmen und waren berüchtigt für ihren respektlosen Umgang mit päpstlichen Legaten. Muslimen und Juden gegenüber bewiesen sie eine geradezu unchristliche Toleranz. Und während des Albigenserkreuzzugs bot ihr Orden einer beträchtlichen Zahl von Katharern Unterschlupf. Tatsächlich entstammten einige ihrer Großmeister und örtlichen Meister bekannten Katharerfamilien. Am Beginn des 14. Jahrhunderts hatte König Philipp IV. Von Frankreich reichlich Gründe, den Templerorden zu hassen. Er neidete ihnen ihren Reichtum, zumal er selbst permanent in Geldnöten war, und er musste die Templer fürchten. Seit dem Verlust des Heiligen Landes im Jahr 1291 waren sie eigentlich heimatlos. Eine Zeit lang hatten sie sich auf Zypern angesiedelt, aber für ihre hochfliegenden Pläne erwies sich die Insel als zu klein. Sie beneideten die Deutschritter, einen Orden, der es geschafft hatte, in Preußen und im Baltikum ein nahezu autarkes Fürstentum aufzubauen. Die Templer träumten davon, sich ein ähnliches Reich zu errichten, und ihre Pläne konzentrierten sich auf das Languedoc. Die Aussicht auf einen unabhängigen, selbstständigen Templerstaat in seinem eigenen Hinterhof dürfte dem französischen König so manche schlaflose Nacht bereitet haben. Um gegen die Templer vorzugehen, war es für Philipp natürlich hilfreich, dass er den Papst in der Tasche hatte und dass der Inquisitor für Frankreich, Guillaume de Paris, sein Beichtvater und ein enger Freund war. Philipp konnte so seinem Vorgehen den Anschein unanfechtbarer Legalität geben. Bereits einige Zeit zuvor hatte einer von Philipps Ministern Indizien gegen die Templer zusammengetragen und ein Dossier erstellt. Diese Unterlagen waren in der Obhut der Dominikaner. Aus diesem Beweismaterial ging hervor, dass es wohl am zweckmäßigsten wäre, die Templer wegen Ketzerei anzuklagen. Ein Vorwurf, der offenbar eine gewisse Berechtigung hatte. Am 14. September 1307 wurde den königlichen Gerichtsbeamten in ganz Frankreich ein Schreiben zugestellt, in dem sie angewiesen wurden, am Freitag, dem 13. Oktober, alle Templer in Arrest zu nehmen, derer sie in ihrem Distrikt habhaft werden konnten. Die Angehörigen des Ordens sollten dann den Kommissaren der Inquisition zum Verhör vorgeführt werden. Währenddessen sollte das gesamte Eigentum des Ordens beschlagnahmt werden. Angeordnet wurde dies zwar vom Monarchen, aber die offizielle Verkündung dieser Instruktionen erfolgte unter der Autorität des Inquisitors. Philipp konnte sich also darauf berufen, auf Geheiß der Inquisition zu handeln, und er konnte jedes persönliche Interesse an dieser Angelegenheit abstreiten. Um die Scharade glaubhafter zu machen, schrieb der Inquisitor höchstpersönlich seinen Häschern im ganzen Land. Er listete die Verbrechen auf, derer die Templer bezichtigt wurden, und entwarf Richtlinien für die Verhöre der Angeklagten. In den folgenden Monaten waren Frankreichs Inquisitoren eifrig damit beschäftigt, die Templer zu verhören. Eine beträchtliche Zahl der Verdächtigen starb bei diesen Prozeduren, 36 allein in Paris, weitere 25 in Sens. Die meisten festgenommenen Templer waren allerdings entweder noch sehr jung oder schon recht alt. Der Mehrheit der Ritter gelang die Flucht. Offensichtlich waren sie vorher gewarnt worden, und von dem angeblichen Schatz des Ordens, auf den Philipp spekuliert hatte, fand sich nie eine Spur. Entweder hat es ihn nie gegeben, oder er war rechtzeitig außer Landes geschmuggelt worden. Über 7 Jahre zogen sich die Foltern und Exekutionen hin. Zwischendurch kam es zu Gerichtsverhandlungen, wurden Geständnisse zurückgezogen. 1310 drohten fast 600 Templer, ihre Geständnisse zu widerrufen und ihren Orden vor dem Papst zu rechtfertigen. Etwa 75 von ihnen wurden als rückfällige Heretiker verbrannt. Schließlich löste der Papst den Templerorden offiziell auf und am 19. März 1314 wurden der Großmeister des Ordens, Jacques de Molay, und sein unmittelbarer Untergebener, Geoffroy de Charnay, über kleiner Flamme zu Tode geröstet. In den Jahren vor diesem schrecklichen Finale hatte man den Templern auch in Italien sowie bestimmten Teilen Österreichs und Deutschlands übel mitgespielt. Andernorts wurden sie, wenn überhaupt, nur sporadisch verfolgt. Daher schrieb Philipp an den englischen König Edward II., seinen Schwiegersohn, und drängte ihn, etwas gegen die Templer zu unternehmen. Edward war so schockiert über diese Ermahnung, dass er Depeschen an die Monarchen von Portugal, Kastilien, Aragon und Sizilien schickte, in denen er sie aufforderte, dem Druck zu widerstehen, den Philipp auf sie auszuüben versuchte. Philipp ließ jedoch nicht locker, und schließlich gab Edward entnervt nach. Im Januar 1308 ließ er als Zeichen seines guten Willens 10 Templer festsetzen. Man unternahm jedoch keine ernsthaften Anstrengungen, sie zu bewachen. Überflüssig zu sagen, dass Philipp nicht zufrieden war. 1309 setzte die Inquisition erstmals ihren Fuß auf englischen Boden, und zwar mit dem Auftrag, die Templer dingfest zu machen. Edward verdarb jedoch den Inquisitoren den Spaß, indem er ihnen die Anwendung der Folter untersagte. Sie beschwerten sich beim französischen König und beim Papst. Unter dem Druck dieser beiden ordnete Edward schließlich Mitte 1310 zähneknirschend an, dass zumindest ein paar Angeklagte der Folter in der für sinnvoll erachteten Stärke unterworfen werden sollten. Alles in allem wurden aber in England weniger als 100 Templer festgenommen. Nur 3 von ihnen legten Geständnisse ab, und diese 3 Missetäter wurden nicht etwa verbrannt, sondern man ließ sie hinter Klostermauern verschwinden. Als die Inquisition gegen die Templer vorging, hatte sie bereits Erfahrung im Kampf mit anderen christlichen Institutionen gesammelt. Im vorangegangenen Jahrhundert war sie in eine hartnäckige Auseinandersetzung mit jenem Orden einbezogen gewesen, der für die Dominikaner stets der stärkste Rivale im Kampf um Macht und Einfluss gewesen war. Dieser Orden war die Bruderschaft der Franziskaner. Franziskus war um 1181 als Sohn eines reichen Tuchhändlers in Assisi geboren worden. Wie der heilige Augustinus war Franziskus in seiner Jugend ein Freund des Lasters. Bis zum 20. Lebensjahr arbeitete er im Geschäft seiner Familie. Im Jahr 1202 beteiligte er sich an einem der kleineren kriegerischen Übergriffe Assisis auf die Nachbarschaft. Er geriet in Gefangenschaft, blieb mehrere Monate in Haft und kehrte als anderer Mensch nach Assisi zurück, den sein früheres Sünderleben nicht mehr locken konnte. Er begab sich auf Wallfahrt nach Rom und entdeckte dabei die Freuden der Armut. Nach Assisi zurückgekehrt, führte er ein Leben in Bescheidenheit, kümmerte sich um Bettler und half beim Wiederaufbau einer verfallenen Kirche. Die Renovierung finanzierte er durch Wertsachen, die er seinem Vater stahl und verkaufte. Sein Vater verstieß ihn daraufhin. Das alles war aber nur das Vorspiel zur Bekehrung des Franziskus. Die eigentliche Konversion geschah an einem Morgen des Jahres 1208. Als er einem Bibeltext lauschte, der in einer Kirche in der Nähe von Assisi verlesen wurde, offenbar hat Franziskus die Worte als persönliche Berufung empfunden. Jedenfalls zog er unmittelbar danach seine Schuhe aus, hüllte sich in eine dunkle Kutte und begab sich als Prediger auf Wanderschaft. Als die ersten Anhänger ihn auf seinem Weg begleiteten, legte er Regeln für seine aufkeimende Organisation fest. Einer der Grundsätze lautete: Die Brüder sollen kein Eigentum besitzen, weder Häuser noch Grundstücke, noch irgendetwas anderes, sondern sie sollen wie Fremdlinge und Pilger in der Welt leben und sollen vertrauensvoll um Almosen bitten. Franziskus und Dominikus lebten beinahe gleichzeitig. Während Dominikus jedoch nach Macht strebte, versuchte Franziskus, sich von jeglicher Macht zu trennen. Suchte Dominikus sich äußere Gegner, schaute Franziskus nach innen und kämpfte gegen seine eigenen Verfehlungen an, ein Ansatz, der der traditionellen christlichen Lehre viel näher kam. Wie bestimmte ketzerische Sektierer bemühte sich Franziskus so zu leben, wie Jesus und die ersten Christen es der Überlieferung nach getan hatten. Hätte er in Südfrankreich gelebt, wäre er wohl als Heretiker verurteilt worden. Er und Dominikus verkörperten zwei unverträgliche, geradezu diametral entgegengesetzte Aspekte der mittelalterlichen Kirche und enthüllten darin den fast schizophrenen Aspekt, den diese Institution damals in sich barg. Im Jahr 1209 segnete Papst Innozenz III. Das Regelwerk ab, das Franziskus ausgearbeitet hatte. Damit war der Franziskanerorden offiziell aus der Taufe gehoben. Der Ordensgründer und seine Mitstreiter nannten sich selbst mindere Brüder. Ein paar Jahre später verkündete er seine Lehre auch in der Ferne. Er wanderte durch Osteuropa und nahm an einem Kreuzzug teil. Die ersten Franziskaner waren so arm, dass dominikanische Inquisitoren sie manchmal versehentlich für Katharer oder Waldenser hielten. Aufgrund eines solchen Missverständnisses wurden zum Beispiel in Spanien 5 von ihnen hingerichtet. Wie die frühen Dominikaner gelobten auch die ersten Franziskaner, ein Leben in Armut zu führen. Sie durften keinen Besitz ihr eigen nennen und sollten ausschließlich von erbettelten Almosen leben. Im Gegensatz zu den Dominikanern waren die Franziskaner jedoch zu körperlicher Arbeit verpflichtet und zumeist ungebildet. Es verwundert nicht, dass viele Franziskaner den strengen Ordensregeln auf Dauer nicht gewachsen waren und dass viele potenzielle Bewerber von ihnen abgeschreckt wurden. Noch vor Franziskus Tod im Jahr 1226 begann sich die von ihm gegründete Institution zu wandeln. Während er in der Ferne weilte, entpuppte sich sein Stellvertreter, der unterdessen den Orden leiten sollte, als geschickter Politiker, der den Einfluss der Franziskaner ausdehnte und die strikten Ordensregeln entschärfte. Die Brüder gingen weiterhin körperlicher Arbeit und ihren Gebeten nach, sie unterhielten Hospitäler und kümmerten sich um die Leprakranken, aber darüber hinaus begannen sie nun Reichtümer zu horten, die dem Orden von allen Seiten angeboten wurden. Als Franziskus von seinen Reisen zurückkehrte, versuchte er erst gar nicht, die Kontrolle wieder an sich zu reißen. Fern aller Politik, desinteressiert an Fragen der Organisation, blieb er seinem einfachen Lebensstil treu. Der Orden verehrte ihn zwar weiterhin als seinen Gründungsvater, entwickelte sich aber unter neuer Führung in anderer Richtung weiter. Ein halbes Jahrhundert nach dem Tod seines Stifters war der Orden ebenso wohlhabend geworden wie jede andere kirchliche Organisation. Auch hatte er Geschmack an der Macht gefunden. Eine ständig steigende Anfälligkeit für Korruption war die unausweichliche Begleiterscheinung dieser Entwicklung. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts hatten nicht nur weltliche Gesinnung und Korruption bei den Franziskanern überhand genommen, sie wurden auch durch Spaltungen geschwächt. Viele Mitglieder des Ordens versuchten, den Idealen ihres Gründers treu zu bleiben. Kein Wunder, dass ihre Kompromisslosigkeit sie bald mit der dominikanisch geprägten Inquisition in Konflikt brachte. So wurde zum Beispiel 1282 ein gewisser Pierre-Jean Olivier, der Kopf der sogenannten puristischen Franziskaner im Languedoc, wegen Häresie angeklagt. Obwohl er schließlich entlastet wurde, blieben seine Schriften verboten. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts hatte sich der Streit zwischen der Puristenfraktion einerseits und der Hauptströmung der Franziskaner, der dominikanischen Inquisition und dem Papst andererseits zugespitzt. 1317 befahl der Papst den Puristen unter Androhung der Exkommunikation, sich seiner Autorität zu beugen. Viele weigerten sich und wurden Schismatiker. Sie nannten sich künftig Fratizellen. Die Inquisition verbrannte 1318 4 Fratizellenbrüder als Ketzer. 1322 verabschiedete ein Generalkapitel des Franziskanerordens eine Resolution, in der implizit ein gewisses Einverständnis mit den Anliegen der Fratizellen enthalten war. Man wies darauf hin, dass Jesus und seine Jünger arm gewesen waren und persönlichen Besitz abgelehnt hatten. und darauf gründe sich das Idealbild christlicher Tugend. Die Erklärung war für alle erkennbar ein Schlag ins Gesicht der Inquisition. Diese hatte erst kurz zuvor eine Verfügung herausgegeben, in der sie den klerikalen Reichtum rechtfertigte. Die Reaktion folgte auf dem Fuß. Ein Jahr später, 1323, erklärte der Papst die Resolution der Franziskaner für heretisch. Der Franziskanerorden war empört und viele Brüder beschuldigten den Papst seinerseits der Ketzerei. Etliche traten zu den Fratizellen über. Als die Spannungen zunahmen, verbündete sich der Ordensgeneral mit den schismatischen Abweichlern. Für die folgenden zwei Jahrhunderte blieben die Beziehungen zwischen der Inquisition und den Franziskanern vergiftet. 4. Die spanische Inquisition. Die Inquisition wird fast immer mit Spanien in Verbindung gebracht. Tatsächlich unterschied sich aber die dortige in vieler Hinsicht von der Inquisition in anderen Ländern. Es ist daran zu erinnern, dass im 13. Jahrhundert ein beträchtlicher Teil der iberischen Halbinsel muslimischer Herrschaft unterstand und der christliche Teil in mehrere Königreiche aufgeteilt war, die sich nicht immer gut miteinander vertrugen. Das erste und zunächst einzige christliche Fürstentum in dieser Region, in dem die Inquisition Fuß fassen konnte, war Aragon. Die 1238 eingerichtete Behörde operierte aber ineffizient. Und zu Beginn des 15. Jahrhunderts waren ihre Aktivitäten nahezu eingeschlafen. Im Jahr 1474 bestieg Isabella von Kastilien den Thron ihres Königreiches. 5 Jahre später wurde ihr Gemahl Ferdinand König von Aragon. Kastilien und Aragon waren damit ein einziges vereinigtes Königreich. In den nächsten Jahren machten sich die beiden Regenten daran, die letzten islamischen Enklaven auf der iberischen Halbinsel zu beseitigen. Ein Unternehmen, das 1492 in der Eroberung Granadas seinen Abschluss fand. Sie ordneten eine unbarmherzige Reinigungskampagne an, die die völkische Politik der Nationalsozialisten in Deutschland sowie die ethnischen Säuberungen in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts auf dem Balkan vorwegnahm. Ferdinand und Isabella wollten Spanien endgültig von allen islamischen und jüdischen Elementen läutern, ferner von allem heidnischen und jeder christlichen Häresie. Zu diesem Zweck richteten die Monarchen 1478 ihre eigene Inquisitionsbehörde ein. In ihren Verfahrensweisen eiferte die spanische Einrichtung der Inquisition in anderen Ländern nach. Im Gegensatz zu jenen unterstand die spanische Inquisition jedoch nicht dem Papst. Sie war vielmehr dem Königspaar Rechenschaft schuldig, denn in den Herrschaftsgebieten der spanischen Monarchen teilten sich Kirche und Staat die Führung, und so war die spanische Inquisition nicht nur ein Instrument der klerikalen Orthodoxie, sondern auch der königlichen Politik. Am 1. November 1478 gab Papst Sixtus IV. Eine Bulle heraus, die die Bildung einer einzigartigen Inquisitionsbehörde in Spanien genehmigte. 2 oder 3 Priester sollten als Inquisitoren bestellt werden. Das Recht, diese zu ernennen und zu entlassen, wurde nicht einer kirchlichen Einrichtung zugesprochen, sondern den spanischen Monarchen. Am 27. September 1480 berief das Königspaar 2 Dominikaner auf diese Posten. Das erste Auto da Fe wurde am 6. Februar 1481 durchgeführt. 6 Menschen wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Allein in Sevilla hatten die Flammen Anfang November bereits 288 weitere Opfer gefordert, während 79 der Angeklagten zu lebenslangem Kerker verurteilt worden waren. Im Februar 1482 gestattete der Papst die Einsetzung weiterer 7 Dominikaner als Inquisitoren. Einer von diesen sollte nachgerade als Verkörperung der spanischen Inquisition in ihrer entsetzlichsten Form in die Geschichte eingehen, Tomás de Torquemada. Und im Jahr 1492 waren in 8 großen Städten Gerichtshöfe der Inquisition tätig. Zu dieser Zeit lief die spanische Inquisition bereits amok. Schon 10 Jahre zuvor hatten sich plötzlich die Beschwerden gehäuft, also kurz nachdem Torquemada seinen Dienst angetreten hatte. Im April 1482 hatte der Papst als Antwort auf die Briefe mehrerer spanischer Bischöfe eine Bulle herausgegeben, in der er beklagte, dass, Zitat, viele gläubige Christen auf das Zeugnis von Sklaven, Feinden und befangenen Zeugen hin ohne rechtskräftige Beweise in weltliche Gefängnisse geworfen, gefoltert und als Ketzer verurteilt und unter Vermögenseinziehung dem weltlichen Arm zur Hinrichtung überwiesen worden waren. Der Papst kam zu dem Schluss, dass die Inquisitoren in Aragon nicht so sehr durch Eifer für den Glauben als durch Geldgier getrieben wurden. Daraufhin wurden der Inquisition alle Befugnisse entzogen und der Papst verlangte, dass die Inquisitoren vor Ort der Kontrolle der jeweiligen Bischöfe unterstellt werden sollten. Diese Maßnahme wurde von den Monarchen als Provokation verstanden und König Ferdinand war außer sich vor Wut. Unter dem Vorwand, er hege Zweifel, ob diese Bulle tatsächlich vom Papst verfasst worden sei, schickte er dem Pontifex einen Brief, der mit einer Drohung endete. Nehmt euch daher in Acht, dass ihr nicht zu weit geht, und vertraut uns unbesorgt diese Angelegenheit an. Der Papst gab sich geschlagen. Am 17. Oktober 1483 wurde eine neue Bulle erlassen, die die Einsetzung eines Gremiums anordnete, des Consejo de la Suprema y General Inquisición, welches als oberster Entscheidungsträger der Inquisition fungieren sollte. Den Vorsitz über dieses heilige Tribunal, kurz die Suprema, sollte der sogenannte Generalinquisitor führen. Der erste Inhaber dieses Postens war Torquemada. Bis zu seinem Tod im Jahr 1498 besaß Torquemada so viel Macht und Einfluss, dass er sich darin durchaus mit dem Herrscherpaar messen konnte. Er trieb den Aufbau der neuen Einrichtung ohne Gnade und mit unbändigem Fanatismus voran. Zwar tauschte er die Tracht der Dominikaner niemals gegen prachtvolle Gewänder ein, doch zweigte er von konfisziertem Ketzereigentum erhebliche Summen in die eigene Tasche ab, residierte in luxuriösen Palästen und ließ sich auf Reisen von einem großen Gefolge begleiten. Es bestand aus 50 Reitern und 250 weiteren Bewaffneten zu Fuß. Torquemada erwies sich als einer der großen machiavellistischen Geister seines Zeitalters, der über eine tiefe Kenntnis der menschlichen Psyche verfügte und sich mit großem Geschick auf den Pfaden der Staatskunst zu bewegen wusste. Der Großinquisitor in die Brüder Karamasow trägt keinen Namen, aber es bestehen kaum Zweifel, dass Dostojewski sich bei der Gestaltung dieser Figur an Torquemada orientiert hat. Es fällt jedenfalls nicht besonders schwer, sich vorzustellen, wie Torquemada zum Wohle der Kirche einen wiedergekehrten Jesus wissentlich dem Feuer überantwortet. Eine Auflistung all der Hinrichtungen, die die Inquisition unter Torquemadas unbarmherziger Oberaufsicht durchführte, wäre seitenfüllend. Einmal schrieben die Stadtoberen von Barcelona König Ferdinand einen Protestbrief. Zitat, wir sind alle fassungslos über uns zugeleitete Berichte von Exekutionen und Gerichtsverfahren, die in Kastilien stattfinden sollen. Im September 1485 wurde der Inquisitor von Saragossa ermordet. Diese Tat wurde durch eine Welle weiterer Hinrichtungen vergolten. Die Inquisition war allerdings nicht nur am Töten interessiert. Ein Jahr nach Torquemadas Ableben, 1499, wurde der Inquisitor von Córdoba des Betrugs und der Erpressung überführt. Seine Nachfolger wandelten fröhlich in seinen Fußstapfen und warfen jeden in den Kerker, der wohlhabend war, sogar Angehörige frommer christlicher Familien, um das Eigentum der Opfer zu konfiszieren und es unter sich aufzuteilen. Was die Methoden und Techniken anging, nahm sich die spanische Inquisition, die päpstliche Inquisition des 13. Jahrhunderts, zum Vorbild. Ein Unterschied bestand höchstens darin, dass sie deren Verfahren noch konsequenter anwandte. In regelmäßigen Abständen fiel die Inquisition in eine Ortschaft ein. Man setzte einen Tag fest, an dem jeder aufgerufen war, eine Messe zu besuchen, bei der das Edikt der Inquisition öffentlich verlesen wurde. Am vereinbarten Tag wurden die Anwesenden aufgefordert, einen Eid nachzusprechen, in dem sie sich verpflichteten, der Inquisition und ihren Dienern behilflich zu sein. Danach wurde das Edikt feierlich verlesen. In ihm wurden kurz verschiedene Häresien sowie der Islam und der Judaismus skizziert. Dann folgte der Appell an alle, die sich von einer dieser Ketzereien hatten anstecken lassen. Wenn sie sich innerhalb einer vereinbarten Gnadenfrist stellten und schuldig bekannten, konnten sie darauf hoffen, ohne übermäßig harte Bestrafung wieder in die Kirche aufgenommen zu werden. Sie waren aber verpflichtet, alle Komplizen zu benennen, die sich der Ketzerei schuldig gemacht hatten. Das war die unerlässliche Voraussetzung, wollte man einer härteren Strafe entgehen. Der psychologische Mechanismus, nach dem dieses Verfahren funktionierte, ist leicht zu durchschauen. Die Leute stellten sich in den Dienst der Inquisition, um persönliche Rache zu üben oder um Geschäftsrivalen auszuschalten. Jeder konnte jeden denunzieren. Und die Beweislast lag auf den Schultern des Beschuldigten. In den Menschen breitete sich die Furcht vor Verwandten, Nachbarn und Konkurrenten aus. Die Furcht vor jedem, der ihnen etwas neiden könnte, und vor jedem, mit dem sie je in Konflikt geraten waren. Um einer Anschwärzung durch andere zuvorzukommen, belasteten sich viele Leute fälschlicherweise selbst, begaben sich damit in die Fänge einer kollektiven Paranoia und gerieten so vollständig unter die Kontrolle der Inquisition. Als das Edikt der Inquisition erstmals auf Mallorca verlesen wurde, erstatteten 337 Personen Selbstanzeige. In Toledo taten es ihnen 1486 sogar 2400 Menschen nach. In Kastilien sollen in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts mehr als 1500 Menschen aufgrund falscher Bezichtigungen auf dem Scheiterhaufen geopfert worden sein, und viele von ihnen haben nicht gewusst, wer ihnen das angetan hatte. Die Kerker der Inquisition quollen über von Häftlingen, von denen etliche noch nicht einmal wussten, welche Anklagepunkte überhaupt gegen sie vorgebracht worden waren. Sie konnten Jahre hinter Gefängnismauern zubringen, ohne zu erfahren, welcher Vergehen sie sich angeblich schuldig gemacht hatten. Unterdessen wurden sie und ihre Angehörigen ihres Eigentums beraubt, denn jede Festnahme eines Verdächtigen ging mit der Konfiskation seines gesamten Besitzes einher. Und während er im Gefängnis darbte, wurde sein Hab und Gut verkauft, um mit dem Erlös seinen Unterhalt in der Gefangenschaft zu finanzieren. Wenn er das Glück hatte, irgendwann in die Freiheit entlassen zu werden, dann waren er und die Seinen ruiniert. Es gab Fälle, in denen die Kinder reicher Gefangener infolge der plötzlichen Armut Hungers starben. Erst 1561 wurden die Vorschriften leicht modifiziert, sodass Angehörige, die kein Einkommen hatten, von einem Teil des Verkaufserlöses der konfiszierten Güter eine Unterstützung erhielten. Während der Haft verloren viele Opfer den Verstand oder begingen Selbstmord. An den Verhören nahmen außer den Inquisitoren ein Schriftführer, ein Repräsentant des örtlichen Bischofs, ein Arzt und der Folterknecht teil. Im Protokoll wurde alles akribisch festgehalten. Die Fragen sowie die Antworten des Angeklagten und seine Reaktionen. Die spanische Inquisition bediente sich ebenso wie ihre mittelalterlichen Vorgängerinnen oft einer gedrechselten, scheinheiligen Rhetorik, um die unangenehme Realität der Folter zu kaschieren und zu rechtfertigen. Sie durfte ein Opfer eigentlich nur einmal der Folter aussetzen. Doch genau wie ihre Vorgänger in anderen Ländern wussten die spanischen Inquisitoren diese Richtlinie zu unterlaufen, indem sie das Ende jeder Foltersitzung einfach als zeitweilige Unterbrechung deklarierten. Welch sadistische Befriedigung die Folter den Inquisitoren im Einzelnen noch bereitet haben mag, vor allem war ihnen an Informationen gelegen, mit denen sie ihre Kontrolle über die Gesamtbevölkerung aufrechterhalten und ausbauen konnten. Vom Angeklagten erwarteten sie nicht nur ein Eingeständnis seiner eigenen Verfehlungen, er sollte auch Hinweise liefern, die andere Leute belasteten. Es ist nicht verwunderlich, dass viele Menschen unter der Höllenpein der Folter bereit waren, so ziemlich jeden Namen zu nennen, der ihnen in den Sinn kam, oder jeden Namen, den die Folterer zu hören wünschten. Die Inquisitoren in Spanien bemühten sich ebenso wie ihre mittelalterlichen Vorgänger, nicht mehr Blut zu vergießen als nötig, und sie durften die Folter nicht eigenhändig ausüben. Die Foltermethoden wurden so gewählt, dass diesen Einschränkungen Genüge getan wurde. In Spanien waren vor allem drei Methoden beliebt. Da war zunächst die Toca oder Wasserfolter, bei der man dem Opfer gewaltsam Wasser einflößte. Dann gab es den Potro, eine Folterbank, auf der man das Opfer mit Seilen festband und die Fesseln nach und nach noch fester zurrte. Und schließlich bediente man sich der Garrucha, einer Art Flaschenzug, also der spanischen Variante des italienischen Strappado. Dabei band man dem Opfer die Hände hinter dem Rücken zusammen und beschwerte seine Füße mit Gewichten. Dann wurde es an den Handgelenken an dem in die Decke eingelassenen Flaschenzug aufgehängt. Um dem Opfer möglichst große Schmerzen zuzufügen, zog man es langsam hoch und ließ es dann abrupt nach unten sacken, so dass ihm beim jähen Stopp die Schultergelenke ausgekugelt wurden. Viele der Folteropfer wurden so zu Krüppeln gemacht, und dass jemand bei der Folter starb, war keineswegs ungewöhnlich. Die eigentliche Todesstrafe war nur für verstockte Ketzer und für Personen vorgesehen, die nach ihrem Übertritt zum Katholizismus in ihren alten Irrglauben zurückgefallen waren. Wie wir gleich sehen werden, kamen sie meist bei Juden zur Anwendung. Wie ihre mittelalterlichen Vorgänger übergaben die spanischen Inquisitoren den Verurteilten zur Vollstreckung des Richterspruches den säkularen Behörden. Wenn er im letzten Augenblick der Häresie abschwor, erwies man ihm die Gnade, ihn zu erwürgen, bevor das Feuer entzündet wurde. Wenn er hingegen keine Reue zeigte, verbrannte man ihn bei lebendigem Leib. Zwar lehnte sich die spanische Inquisition in ihren Methoden sehr eng an ihre mittelalterliche Vorgängerin an, aber im Gegensatz zu dieser war sie, wie erwähnt, nicht dem Papst Rechenschaft schuldig. Es gab noch einen weiteren bedeutenden Unterschied. Die mittelalterliche Inquisition hatte sich vornehmlich gegen christliche Heretiker und Ketzer gerichtet, die spanische hingegen hauptsächlich gegen den jüdischen Teil der Bevölkerung. In der Mitte des 14. Jahrhunderts war Kastilien von einem Bürgerkrieg zerrissen worden. Beide Kriegsparteien hatten einen Sündenbock gesucht und gefunden, die jüdische Gemeinde, die in Spanien besonders zahlreich war, ein Erbe der Toleranz der ehemaligen islamischen Herrscher. Es war zu Pogromen gekommen und die Gewalt gipfelte schließlich 1391 in der Ermordung Hunderter, ja vielleicht Tausender von Juden. Durch die ständige Drangsalierung eingeschüchtert, nahmen viele jüdische Familien im letzten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts das Christentum an. Man nannte sie Conversos, Konvertiten. In vielen Fällen war ihren Mitmenschen bekannt, dass die Konversion nicht aus freien Stücken geschah, und man nahm an, dass diese Neuchristen insgeheim weiter ihrem alten Glauben anhingen, was zweifellos auf etliche zutraf. Aber die Mehrheit scheint einfach ihr halbherziges Judentum gegen eine ebenso halbherzig ausgeübte neue Religion eingetauscht zu haben. Wie auch immer, die Conversos blieben weiterhin die Zielscheibe der Antisemiten. Den stärksten Hass zogen die sogenannten Judaisierer auf sich. Conversos, von denen man annahm, dass sie ihr Judentum heimlich weiter praktizierten oder zum Christentum übergetretene Juden wieder zum jüdischen Glauben zurückführten. Trotzdem gelangten viele Conversos zu Wohlstand und einige von ihnen machten sich im Regierungsapparat, in den städtischen Bürokratien, ja sogar in der Kirchenverwaltung einen Namen. So konvertierte 1390 der Rabbi von Burgos zum Katholizismus. Er beschloss sein Leben als Bischof von Burgos, päpstlicher Legat und Lehrer eines Prinzen. Zur selben Zeit, als die spanische Inquisition ins Leben gerufen wurde, hatte der König einen Schatzmeister, der aus einem Converso-Geschlecht stammte. In Kastilien gab es mindestens 4 Converso-Bischöfe und 3 der Sekretäre von Königin Isabella waren Conversos. Ja, sogar ein Onkel von Torquemada war ein bekehrter Jude. Alles in allem gehörten die Conversos zur gebildetsten Schicht der spanischen Gesellschaft und einige zählten zu den reichsten im Lande. Es war vielleicht unausweichlich, dass ihr gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Erfolg den Neid ihrer Mitbürger erregten. Vom Augenblick ihrer Gründung an hatte die spanische Inquisition begehrliche Blicke auf den jüdischen Wohlstand geworfen. Sie hegte zudem eine unerbittliche Antipathie gegen die Juden, weil sie außerhalb ihrer Zugriffsmöglichkeiten standen. Gemäß ihrem ursprünglichen Auftrag sollte sich die Inquisition nämlich mit Heretikern befassen, also mit Christen. Sie war nicht befugt, über die Anhänger anderer Religionen zu richten. Die jüdischen und die islamischen Gemeinden waren in Spanien recht groß. Folglich stand ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung nicht unter der Aufsicht der Inquisition. Für eine Institution, die auf totale Kontrolle aus war, ein unhaltbarer Zustand. In einem ersten Schritt ging die Inquisition gegen Judaisierer vor. Einen Converso, der zum Judentum zurückkehrte, konnte man problemlos zum Heretiker erklären. Dasselbe galt für jene, die den Rekonvertierten zu dieser Ketzerei ermutigt hatten. Und diese Verfehlung ließ sich so weit fassen, dass im Prinzip alle Juden ihrer schuldig befunden werden konnten. Aber immer noch musste die Inquisition in jedem Einzelfall Verdachtsmomente nachweisen oder zurechtschustern, und das war mitunter nicht leicht. Die Inquisition war daher hocherfreut, als ein Prediger namens Alonso de Espina an Einfluss gewann, der seinen aggressiven Antisemitismus mit Feuereifer verbreitete. Es war ihm gelungen, in der Bevölkerung eine breite Unterstützung für seinen Plan zu finden, die völlige Ausmerzung des Judentums in Spanien, durch Vertreibung oder durch Vernichtung. Die Inquisition startete mit großem Aufwand ihre eigene antisemitische Propagandakampagne. Immer wieder brachte man zum Beispiel die ungeheuerlichsten Gerüchte in Umlauf, in dem klaren Wissen, dass sie durch die Wiederholung irgendwann an Glaubwürdigkeit gewinnen würden. Sobald es ihr gelungen war, breite Teile der Bevölkerung mit ihrem Antisemitismus zu infizieren, berief man sich in Appellen an die Krone auf diese Meinung des Volkes. Der Vorschlag, alle Juden aus Spanien zu vertreiben, wurde von der Inquisition ganz unverblümt lanciert. König Ferdinand erkannte, dass die Verfolgung der Juden und der Conversos dem Land beträchtlichen wirtschaftlichen Schaden zufügen würde. Am 1. Januar 1483 richtete der Monarch ein Schreiben an die Inquisition von Andalusien. Mit der Ankündigung, dass alle Juden, die in dieser Region lebten, vertrieben würden, hoffte er, sie zu besänftigen. Am 12. Mai 1486 waren aus großen Teilen Aragons sämtliche Juden verjagt. Aber die Vertreibung im großen Stil wurde zu dieser Zeit noch hinausgezögert, weil man das Geld der Juden und Conversos dringend benötigte, um die Kampagne gegen die Muslime nicht zu gefährden. Einiges spricht dafür, dass zwischen Torquemada und der spanischen Krone insgeheim Absprachen getroffen worden waren. Torquemada scheint sich damit abgefunden zu haben, dass die Krone die Ausweisung aller Juden aus Spanien hinausschob, bis das muslimische Königreich Granada endgültig erobert worden war. Währenddessen traf die Inquisition systematische Vorbereitungen für die Zeit danach. So kam es zum berüchtigten Fall des heiligen Kindes von La Guardia, einer erfundenen Affäre, die sich in ihrer Infamie mit allem messen kann, was im 20. Jahrhundert von Hitler und Stalin ersonnen wurde. Am 14. November 1491, 2 Wochen vor dem Fall von Granada, wurden in Ávila 5 Juden und 6 Conversos dem Scheiterhaufen überantwortet. Sie waren wegen Hostienschändung verurteilt worden. Außerdem hatte man sie der Kreuzigung eines christlichen Kindes überführt, dem sie angeblich das Herz aus dem Leib gerissen hatten. Diese Tat stellte, so behauptete man, ein magisches Ritual dar, mit dem die Macht der Inquisition gebrochen werden sollte und alle Christenmenschen in tödlichen Wahnsinn getrieben werden sollten. Die Inquisition beeilte sich, den Fall in ganz Kastilien und Aragon bekannt zu machen, um der antisemitischen Raserei weiteren Zündstoff zu liefern. 3 Monate nach dem Fall Granadas befahl ein königliches Edikt allen spanischen Juden, zu konvertieren oder das Land zu verlassen. Wer dieser Order nicht nachkam, wurde zum Freiwild für die Inquisition. Carlos Fuentes formulierte es einmal so: 1492 vertrieb Spanien mit den Mauren die Sinnlichkeit und verbannte mit den Juden die Klugheit und versank für die nächsten 500 Jahre in selbstverschuldeter Unfruchtbarkeit. Mit unverminderter Grausamkeit verrichtete die spanische Inquisition in den beiden folgenden Jahrhunderten ihr Werk. Und wo auch immer sich spanische Konquistadoren niederließen, war die Inquisition nicht weit. Oft genug loderten auch in den eroberten Gebieten Amerikas die Scheiterhaufen. Nach 1730 nahmen Macht und Einfluss der spanischen Inquisition spürbar ab, denn Spanien konnte sich nicht länger völlig gegen den Geist der Toleranz abschotten, der sich über Europa verbreitet hatte. 1808 besetzte eine französische Armee Spanien. Als am 4. Dezember 1808 Napoleon höchstpersönlich in Madrid eintraf, erließ er ein Dekret, mit dem die Inquisition abgeschafft und ihr gesamtes Eigentum konfisziert wurde. In einigen entlegenen Gegenden ignorierten die Provinztribunale Napoleons Order und setzten während des Krieges 1808 bis 1814 ihre Arbeit fort. Doch sie hatten nicht nur das napoleonische Regime gegen sich, sondern auch die britische Armee, die damals versuchte, dem französischen Imperium die iberische Halbinsel wieder zu entreißen. Sogar spanische Königstreue, die an der Seite der Briten kämpften, standen der Inquisition feindselig gegenüber und erklärten sie 1813 für abgeschafft. Am 21. Juli 1814 bestieg der Bourbone Ferdinand VII. Wieder den spanischen Thron. Er setzte die Inquisition nominell wieder ein, aber sie hatte im Laufe der vorangegangenen Jahre den größten Teil ihrer Archive eingebüßt und konnte ihrer Arbeit daher nur sporadisch nachgehen. Das letzte Verfahren gegen einen Juden fand 1818 statt. Am 15. Juli 1834 schließlich setzte ein Aufhebungsdekret der spanischen Inquisition ein Ende. 5. Ein Kreuzzug wider die Hexerei. Während von den Feuern der spanischen Inquisition übel riechende Rauchschwaden aufstiegen, war auch die päpstliche Inquisition im Rest Europas keineswegs in Untätigkeit verfallen. Sie hatte sich nun eine neue Zielgruppe ausgesucht. Entgegen der herkömmlichen Geschichtsschreibung ist zu betonen, dass es der Kirche nie im gewünschten Ausmaß gelang, sich zur obersten Autorität über die Völker Westeuropas aufzuschwingen. Denn in dem, was man heute die Schlacht um die Köpfe und Herzen nennt, hatte sie nicht immer nur Erfolg. Zwar nahmen viele Köpfe und Herzen die Jungfrau und die Heiligen sehr ernst, aber viele sahen es auch anders. Für sie waren die Jungfrau und die Heiligen einfach neue Erscheinungsformen uralter Gottheiten und Prinzipien. Und etliche Köpfe und Herzen blieben zumindest teilweise stolz und stur dem alten Heidenglauben treu. Schon im 12. Jahrhundert hatte die Kirche zu Kreuzzügen gegen die heidnischen Stämme aufgerufen, die in Preußen und am Baltischen Meer lebten. Innerhalb der eigenen Einflusssphäre hatte die Kirche jedoch bestenfalls eine Reihe von Gefechten geführt, um die Stellung gegen jene Kräfte zu halten, die man als Mächte der Finsternis betrachtete, die bösartigen Wesenheiten, die in den düsteren Wäldern lauerten, welche immer noch weite Teile des Landes bedeckten. Den gottesfürchtigen Christen galten diese Wälder und das mit ihnen verbundene Dunkel als Hort aller möglichen Verkörperungen des Bösen. In Wirklichkeit waren die Kräfte in den Wäldern nichts anderes als die Naturgewalten, die in den Augen der Kirche freilich per se sündig waren. Es ist bekannt, dass aus den Göttern einer alten Religion oft die Teufel der neuen werden. Bevor sich das Christentum verbreitete, wurde in weiten Teilen des römischen Imperiums der Gott Pan als Beherrscher der natürlichen Welt verehrt. Pan, eine Gestalt, die mit den Hörnern und Hufen eines Ziegenbocks ausgestattet war, herrschte über die Natur und all das kraftvolle, chaotisch erscheinende Leben in ihr. Besonders in Bezug auf Sexualität und Fruchtbarkeit genoss er hohes Ansehen. Auf Veranlassung der katholischen Kirche wurde Pan offiziell zum Dämon, zum satanischen Wesen erklärt. Auch durch den Zusammenbruch des römischen Imperiums ließ sich die Mehrheit der europäischen Bauern nicht davon abhalten, Pan zu verehren. Oder manchmal an seiner Statt die regionalen Entsprechungen, zum Beispiel den Hirschgott Cernunnos, den grünen Mann, Robin of the Greenwood oder Robin Goodfellow, die später mit Robin Hood zu einer Sagengestalt verschmolzen. Und es war auch nicht Pan allein, der ein so hohes Ansehen genoss. Im Grenzgebiet zwischen dem heutigen Frankreich und Belgien war die römische Jagdgöttin Diana als Diana von den neun Feuern bekannt und wurde mit ihrer Vorgängerin verschmolzen, Arduina, nach der die Ardennen benannt sind. Solche Gottheiten wurden auch nach dem Aufkommen des Christentums weiter verehrt. Die Bauern mochten zwar sonntags die Kirche besuchen, gleichzeitig pflegten sie jedoch immer noch viele Opferriten zu vollziehen, um die übernatürlichen Kräfte zu besänftigen, die von alters her in den Wäldern um sie herum lauerten. Und an den entsprechenden Tagen schlichen sie sich davon, um die Walpurgisnacht zu feiern, den Hexensabbat, die heidnischen Feste zur Sonnenwende oder Tag- und Nachtgleiche, die Fruchtbarkeitsrituale, die Festspiele und die Faschingsumzüge, in denen die alten Gottheiten immer noch eine herausragende Rolle spielten, wenngleich in christlicher Verkleidung. Fast überall gab es in den Gemeinden mindestens ein altes Weib, das wegen seiner Weisheit verehrt wurde, wegen der Fähigkeit zur Weissagung, wegen des Wissens über Kräuter und Meteorologie sowie wegen seines Geschicks als Geburtshelferin. Oft genossen diese weisen Frauen das uneingeschränkte Vertrauen der Leute, und wenn es Probleme gab, gingen vor allem die Frauen lieber zu ihnen als zum örtlichen Priester. Seit dem Beginn der Christianisierung Europas hatte die Kirche mit heidnischen Überresten zu kämpfen, mit Elfen, Gnomen, Trollen und Feen, sowie mit dem gehörnten Obergott selbst. Meistens versuchte die Kirche, sich mit ihren heidnischen Vorgängern irgendwie zu arrangieren, sie zum Beispiel einfach zu rauben. So wurde die irische Göttin Birgit in eine Heilige desselben Namens integriert. Und für gewöhnlich wurden christliche Kirchen an Stellen errichtet, die zuvor den heidnischen Gläubigen als heilige Orte gegolten hatten. Die Einrichtung der Inquisition versetzte die Kirche in die Lage, das heidnische Erbe massiv zu bekämpfen. Trolle und Feen sollten nun als dämonische Mächte gegeißelt werden. Der gehörnte Gott der Natur sollte in Satan verwandelt werden. Die Teilnahme an den heidnischen Ritualen sollte künftig als Hexerei und Zauberei gebrandmarkt werden. Und der Glaube daran würde als Ketzerei eingestuft und verfolgt werden. Der Historiker Keith Thomas schreibt dazu, Hexerei wurde eine christliche Häresie, die größte aller Sünden, weil sie die Abkehr von Gott und die Hinwendung zu seinem größten Feind bedeutete. Durch das Hilfsmittel einer Ausdehnung des Häresiebegriffs, wie der Historiker Hugh Trevor Roper diesen Kunstgriff nennt, sollte das heidnische Fundament der europäischen Zivilisation unter die Rechtsprechung der Inquisition gezwungen werden. Konsequenterweise fielen nun sogar Naturkatastrophen unter diese Gerichtsbarkeit. Hungersnöte, Hochwasser, Seuchen und Ähnliches wurden dem Wirken teuflischer Mächte zugeschrieben. Erotische Träume sollten von Heimsuchungen durch Inkuben oder Sukkuben herrühren. Hebammen und die weisen Frauen wurden als Hexen gebrandmarkt. Furcht und Verfolgungswahn sollten sich in ganz Europa breitmachen. Und in dieser Atmosphäre allgegenwärtigen Terrors sollten Zehntausende, vielleicht gar Hunderttausende von Menschen der klerikalen Mordmaschine zum Opfer fallen. Bis zum späten 15. Jahrhundert bestritt das Kirchendogma die Existenz der Hexerei. Eine verdorbene Ernte oder eine Seuche konnten das Werk des Teufels sein oder natürliche Ursachen haben. Das alte Weib aus dem Dorf hatte nichts damit zu tun. Nach Meinung der Kirche war die vermeintliche Hexerei nichts als eine Sinnestäuschung. Hexerei selbst war, weil es sie nicht gab, also keine Sünde, wohl aber der Glaube an das Hexenwesen. Bereits im 9. Jahrhundert hatte die Kirche Berichte, denen zufolge Hexen zu ihrem Sabbat geflogen seien, zu Fantasieprodukten erklärt. Wer immer solchen Vorstellungen anhing, war offenbar vom Christenglauben abgefallen. Diese Haltung sollte später in das Kirchenrecht, den Kanon Episcopi, eingehen. Jene, die an Hexerei glaubten, hatten mutmaßlich ihre Religion aufgegeben und waren einem Wahn erlegen. Da dieser Wahn aus der Abkehr vom Glauben resultierte, wurde er als heretisch eingestuft. Ungefähr in der Mitte des 15. Jahrhunderts geriet diese Haltung ins Wanken. Im Jahr 1458 brachte der Inquisitor Nicolas Jacquier das Argument ins Spiel, die neue Sekte von Hexen sei völlig anders geartet als jene, die in den entsprechenden Abschnitten des Kanon Episcopi aufgelistet seien. Der Inquisitor behauptete, die von Hexen eingesetzten Kräfte seien real, man könne sie nicht als Fantasterei abtun. 1484 vollführte die Kirche dann eine völlige Kehrtwendung. In diesem Jahr kam eine päpstliche Bulle heraus, in der die Wirklichkeit des Hexenwesens anerkannt wurde. In der Vergangenheit war es Häresie gewesen, an Hexerei zu glauben. Nun sollte schlagartig das Gegenteil gelten. Nicht an Hexerei zu glauben war Ketzerei. Eine Stimmung wurde erzeugt, die von einer allgegenwärtigen Paranoia geprägt war. Sogar für Naturkatastrophen konnte man jetzt Sündenböcke zur Verantwortung ziehen. Angesichts der hemmungslosen Misogynie der Inquisitoren war es nicht verwunderlich, dass vor allem Frauen als Sündenböcke in Betracht kamen. In der Bulle von 1484, die das Hexenwesen zum realen Faktum erklärte, hatte Papst Innozenz VIII. Insbesondere zwei Personen erwähnt: die Inquisitoren Henricus Institoris und Jakobus Sprenger. Heinrich Krämer bzw. Henricus Institoris war ein Dominikaner, der um 1474 zum Inquisitor für Salzburg und Tirol ernannt worden war. Im Jahr 1500 wurde er apostolischer Nuntius und Inquisitor für Böhmen und Mähren. Sein Kollege Jakob Sprenger, ebenfalls Dominikaner, war Prior des Ordenskonvents in Köln. 1481 wurde er als Inquisitor für die Verwaltungsdistrikte Köln, Mainz und Trier eingesetzt und von 1488 an war er Provinzial der gesamten deutschen Ordensprovinz. Um das Jahr 1486 veröffentlichten Heinrich Krämer und Jakob Sprenger eines der berüchtigsten und im tiefsten moralischen Sinne des Wortes obszönsten Werke der gesamten Geschichte der westlichen Zivilisation. Sein Titel lautete Malleus Maleficarum, der Hexenhammer, und benannte präzise seine Funktion. Es war ein Hammer, den man gegen Hexen einsetzen sollte. Das Buch war so gefragt, dass es 1520, nur 34 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, bereits 13 Auflagen erlebt hatte. Es ist seither niemals vergriffen gewesen. Mit einer wahren Lust am juristischen, grausigen und oft auch pornografischen Detail macht sich der Hexenhammer an die Aufgabe, alle Manifestationen der Hexerei zu skizzieren. Das Werk richtet sich ausdrücklich nicht nur an Inquisitoren, sondern ist als eine Art Do-it-yourself-Handbuch angelegt, für jeden, der in seinem Umfeld das Wirken von Hexerei vermutet. Tatsächlich haben wir es hier mit einem Kompendium der Sexualpsychopathologie zu tun, das beispielhaft illustriert, was passieren kann, wenn krankhafte Fantasien völlig aus dem Ruder laufen. Mit manischer Besessenheit dreht sich der Text um teuflische Kopulation um den Geschlechtsverkehr mit Inkuben und Sukkuben, um Massenorgien und alle möglichen anderen Formen erotischer Erfahrung und sexueller Aktivität oder Inaktivität, die auf die Verseuchung der Vorstellungskraft durch dämonische Kräfte zurückgeführt werden. Er stellt Methoden zur Diagnose und Prognose vor, umreißt therapeutische Prozeduren und angeblich heilsame Bestrafungen. Er präsentiert Formeln und Rezepte für die Austreibung der bösen Geister. Für die Inquisitoren wurde das Buch so etwas wie eine Ersatzbibel und nicht nur für sie. Es stellte die ultimative, unwiderlegbare Autorität dar und wurde nicht nur von der katholischen, sondern auch von der protestantischen Gesetzgebung akzeptiert. Das Werk beginnt mit der Frage, Zitat, ob die Behauptung, es gebe Hexen, so gut katholisch sei, dass die hartnäckige Verteidigung des Gegenteils durchaus für ketzerisch gelten müsse. Natürlich wird diese Frage in der folgenden Beweisführung bejaht. Nachdem diese Prämisse geklärt ist, fährt Amaleus fort, zur Sache. Die Dämonen handeln durch Künste bei den Hexenwerken und können deshalb ohne Hilfe eines anderen Agents keine Gestalt schaffen. Und weil wir nicht sagen, dass die Hexenwerke nicht geschehen können ohne Hilfe eines anderen Agents, deshalb können sie auch mit solcher Hilfe wahre Eigenschaften der Krankheit oder eines anderen Leidens bewirken. Mit anderen Worten, die Höllenmächte sind, solange sie auf sich gestellt sind, hilflos. Sie können nur dann Böses vollbringen, wenn sie sich eines menschlichen Mittelsmanns oder einer Mittelsfrau bedienen. Folgt man dieser Logik, so können die mächtigsten der Hexen Hagel- und Gewitterstürme heraufbeschwören, Blitze herbeirufen und sie auf Menschen oder Tiere lenken. Sie können sowohl Männer wie auch Tiere zeugungsunfähig machen, Seuchen auslösen und Kinder töten, um sie den Mächten der Finsternis zu opfern. Sie können in die Herzen der Menschen sowohl große Liebe als auch großen Hass einpflanzen. Sie können Menschen und Tiere durch bloßes Anstarren umbringen, durch den sogenannten bösen Blick. Sie können die Zukunft vorhersagen. Sie können durch die Luft fliegen, körperlich oder nur in der Vorstellung. Der Hexenhammer räumt ein, dass manche Inquisitoren sich womöglich scheuen, Hexen mit harten Strafen zu belegen, und sei es auch nur aus Furcht vor dämonischen Präventiv- und Vergeltungsschlägen. Zur Beruhigung der Gemüter stellen die Autoren klar, drei Arten von Menschen sind von Gott so begnadet, dass ihnen jenes scheußliche Geschlecht mit seinen Hexereien nichts anhaben kann. Und zwar sind es erstens diejenigen, welche die öffentliche Gerichtsbarkeit gegen die Hexen üben oder durch irgendein öffentliches Amt gegen sie wirken, zweitens die nach den gehaltenen und heiligen Bräuchen, wie durch Besprengungen mit Weihwasser, sich schützen, drittens diejenigen, welche durch die heiligen Engel auf verschiedene und unzählige Arten begnadet sind. Mit anderen Worten, auch die Kirche hatte ihre eigenen magischen Rituale, die denen der Gegenseite schon allein deshalb überlegen waren, weil sie von der Kirche ausgingen. Und in Gestalt der Engel stand der Kirche ebenfalls eine Armee körperloser, okkulter Verbündeter zur Seite, die naturgemäß stärker waren als die körperlosen, okkulten Verbündeten der Hexen. Der Hexenhammer ist geradezu krankhaft frauenfeindlich. So unerschrocken seine Autoren auch auftreten mochten, ihre immense, an Wahnsinn grenzende Angst vor dem weiblichen Geschlecht konnten sie nicht verbergen. Frauen werden als von ihrem Wesen her schwach und sozusagen per Definitionem als gefallen hingestellt. Eine Frau ist, wie die Autoren es formulieren, ein unvollkommenes Tier, das immer täuscht. Sie zweifelt schneller am Glauben, ist von Natur lügnerisch, ihr Anblick ist schön, die Berührung garstig, der Umgang tödlich. Sie ist im Grunde an so ziemlich jedem Übel schuld. Zitat, alles geschieht aus fleischlicher Begierde, die bei ihnen unersättlich ist. Einerseits galten also schöne Frauen als besonders verdächtig, andererseits galt für Geburtshelferinnen dasselbe, da sie sich besonders gut auf jenen Gebieten auskannten, die sich für die Inquisitoren als Rätsel des Weiblichen darstellten. Totgeborene Kinder waren, so der allgemeine Aberglaube, von den Hebammen umgebracht worden, um sie dem Teufel als Opfer darzubieten. Waren die Kinder behindert, kränkelnd oder auch nur unartig, wurde ebenfalls die Schuld dafür den vermeintlichen Hexenkünsten der Hebammen zugewiesen. Gerade aufgrund des Vertrauens, das sie bei den Frauen genossen und der Tatsache, dass sie eine Herausforderung für die Autorität der Priester bedeuteten, waren die Geburtshelferinnen die ideale Zielgruppe. An der Hebamme konnte der Inquisitor hemmungslos seine perversen Fähigkeiten ausüben und dabei allerlei Verfeinerungen erproben. Der Hexenhammer deutet jedes Verhalten als Hexerei, welches sich die klerikalen Verfasser sonst nicht zu erklären wissen. Zum Spektrum dieser Verhaltensweisen gehören Rauschzustände, ebenso wie die weibliche Selbstbefriedigung oder ein Sonnenbad. Der Hexenhammer lässt sich noch über Unmengen weiterer Formen der Hexenkunst aus. Er verbreitet sich über die angeblich übliche Ermordung von Kindern, die anschließend gekocht und gegessen würden. Er diskutiert die Praktik, bei der Wachsbildnisse mit Nadeln traktiert werden. Immer und immer wieder kehrt der Text jedoch zu seinem Lieblingsthema zurück, der Sexualität. Nicht selten steigern sich die obsessiven Schilderungen zu wahren Fieberfantasien. So ist einmal die Rede von, Zitat, »Hexen, welche bisweilen solche männlichen Glieder in namhafter Menge, 20 bis 30 Glieder auf einmal, in ein Vogelnest oder einen Schrank einschließen, wo sie sich wie lebende Glieder bewegen, Körner und Futter nehmen.« Solche Bilder werden dämonischen Sinnestäuschungen zugeschrieben, aber man ist geneigt zu spekulieren, ob die Autoren die eine oder andere bewusstseinsverändernde Droge zu sich genommen haben oder ob ihre Vorstellungswelt womöglich noch qualvoller und verdrehter war als die eines Hieronymus Bosch. Besonders hingebungsvoll widmet sich der Hexenhammer dem Geschlechtsverkehr mit körperlosen dämonischen Wesen, mit den männlichen Inkuben und den weiblichen Sukkuben. Unter Berücksichtigung aller klinischen Details erörtern die Verfasser die Frage, auf welche Weise genau Dämonen den Geschlechtsakt vollführen. Sie wollen geklärt wissen, ob, Zitat, der Inkubus die Hexe immer mit Ergießen des Samens besucht. Wenn dem so sei, so fragen sie weiter, wo kommt dann das Ejakulat her? Ist es dämonisch oder wurde es einem sterblichen Mann gestohlen? Anschließend diskutiert der Text mit akribischer Genauigkeit die Qualität des Spermas. Nach welchen Kriterien wählen die Dämonen jene Männer, aus denen sie den Samen abzapfen? Keine Möglichkeit bleibt in dieser Studie außen vor. Den Autoren des Hexenhammers galt dabei die Kopulation mit einem unfleischlichen Wesen als besonders ruchloses Verbrechen. In ihren Augen stellte sie eine blasphemische Verhöhnung der unbefleckten Empfängnis dar, jenes Vorgangs, durch den Jesus höchstpersönlich vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Mit dem Hexenhammer bewaffnet, errichtete die Inquisition eine Schreckensherrschaft über ganz Europa. Bei ihren Untersuchungen gab es eine einfache Regel für die Beweiserhebung. Sie akzeptierte alles, was von zwei oder drei Zeugen unter Eid ausgesagt wurde, als reine Wahrheit und unumstößlichen Beweis. Im Prozessverlauf konnte man sich auf recht tiefgehende psychologische Kenntnisse stützen. Die angewandten Techniken lassen erkennen, dass man die Kunst der Informationserpressung hervorragend beherrschte. Die Inquisitoren hatten erkannt, dass die Angst in der Isolation wächst, eine subtile Methode, die oft ebenso gute Erfolge zeitigte wie die Anwendung körperlicher Gewalt. Um das nächstliegende Beispiel zu nennen, man schürte die Angst vor der Folter immer weiter, bis das Opfer so in Panik geriet, dass man sich die Durchführung der Folter sparen konnte. Der Inquisitor wird ermutigt, es mit jener Aufgabenteilung zu versuchen, die uns heute aus Verhören durch abwechselnd harte und weiche Polizeibeamte vertraut ist. Der Hexenhammer plädiert offen für ein heuchlerisches Vorgehen. Man könne einer Hexe ruhig versprechen, sie werde mit dem Leben davonkommen. Die Inquisition dürfe schließlich ihr Wort brechen und die Hexe umbringen, denn eine Hexe habe den Anspruch auf eine ehrenvolle Behandlung verwirkt. Wenn eine Hexe im Anschluss an eine Foltersitzung in ihre Zelle zurückgesperrt wird, solle der Richter darauf achten, dass, Zitat, innerhalb jener Zeit beständig Wachen bei ihr sind, damit sie nämlich nicht allein gelassen wird, weil sie vom Teufel besucht werden wird, dass sie sich selbst den Tod antue. Anders formuliert, ein Selbstmord Oder Selbstmordversuch eines Opfers, das die Qualen nicht länger ertragen kann, wird wiederum als Eingebung eines Dämons interpretiert und beweist damit die Schuld der Verdächtigen. So sprachen sich die Inquisitoren von jeder Verantwortung frei, indem man selbst solchen Verzweiflungstaten eine perfide Absicht unterschob. Auf jeden Fall scheinen Suizide keine Seltenheit gewesen zu sein. Der Hexenhammer berichtet von Hexen, dass, Zitat, sie nach der Ablegung des durch die Folter erpressten Geständnisses der Verbrechen immer ihr Leben durch einen Strick endigen wollen. Man fand die Hexen dann bisweilen infolge der Lässigkeit der Wachen an einem Riemen oder am Kleide aufgehängt. Aus unserer eigenen Epoche kennen wir zur Genüge jene Fälle, in denen die eine oder andere Befürchtung in der Bevölkerung durch eine Art psychologischen Ansteckungsmechanismus eskalieren kann, bis sie die Ausmaße einer Massenhysterie angenommen hat. Man denke zum Beispiel an die Vereinigten Staaten der 50er Jahre, an Senator Joseph McCarthys obsessiven Kreuzzug gegen alles, was irgendwie nach Kommunismus roch. In dem Stück Hexenjagd kritisiert Arthur Miller 1953 McCarthys Kampagne, indem er einen analogen Fall aufgreift. Er stellt die Hexenprozesse in Salem im 17. Jahrhundert dar. Es ist vor allem Millers Parabel zu verdanken, dass wir den Begriff Hexenjagd heute ganz allgemein auf jeden Versuch anwenden, vermeintliche Feinde durch das Schüren kollektiver Ängste auszuschalten. Man kann sich leicht vorstellen, wie die Furcht vor der Hexerei, als sie von den obersten religiösen Autoritäten jener Zeit geschürt wurde, die Ausmaße einer Massenpanik annehmen konnte. Die Verfolgung der Hexerei begann zu einer Zeit, da die katholische Kirche noch unangefochten das öffentliche religiöse Leben in Europa beherrschte. Die Inquisition war derart auf die Hexerei fixiert, dass sie von der weitaus größeren Gefahr, die sich bald zusammenbraute, und zwar in Gestalt eines abtrünnigen Mönches namens Martin Luther, völlig überrumpelt wurde. Dem Hexenwahn gelang es jedoch, auch auf die gerade erst gegründeten protestantischen Kirchen überzugreifen. Mitte des 16. Jahrhunderts hatten Protestanten und Katholiken wenigstens dieses eine gemein. Sie verbrannten Hexen, und zwar gleich Hunderte. Dieser glühende Eifer erreichte seinen Höhepunkt im Gemetzel des Dreißigjährigen Krieges zwischen 1618 und 1648. Der Erzbischof von Trier schickte zwischen 1587 und 1593 insgesamt 368 Hexen auf den Scheiterhaufen, also im Durchschnitt mehr als eine pro Woche. In einem Zeitraum von 3 Monaten schickte der Bischof von Genf 500 vermeintliche Hexen auf den Scheiterhaufen. Von 1623 bis 1633 starben in Bamberg mehr als 600 Menschen den Flammentod. In den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts verbrannte der Bischof von Würzburg 900 Personen, darunter 19 Priester, einen seiner Neffen und eine Reihe von Kindern, die man beschuldigt hatte, sexuelle Beziehungen zu Dämonen zu unterhalten. In England hatte der Lord Protector Cromwell eigens einen Hexensucher-General ernannt, den berüchtigten Matthew Hopkins. Als sich das 17. Jahrhundert dem Ende zuneigte, hatte sich die Hysterie in den Kolonien der Puritaner in Neuengland breit gemacht. Dort führte sie zu den schändlichen Hexenprozessen von Salem, die die Kulisse für Arthur Millers Drama abgaben. Doch selbst die übelsten Exzesse des Protestantismus reichten nicht an jene heran, die Rom zu verantworten hatte. Die Inquisition selbst prahlte damit, in einem Zeitraum von 150 Jahren mindestens 30.000 Hexen verbrannt zu haben. Die Kirche hatte stets einen starken Hang zur Misogynie, zur Frauenfeindlichkeit, und der Auftrag, das Hexenwesen zu bekämpfen, hatte ihr einen willkommenen Vorwand geliefert, einen regelrechten Kreuzzug gegen die Frauen, gegen alles Weibliche zu führen. Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 3.